willkommen. Hallo, Motherfucker! Wir sind einmal wieder beim Knacken. So, also alle bereit? Heute mit dabei. Mit 18 Minuten Verspätung. Anska! Hier läuft. Marek! Willst du Einladung machen, Sven? Sven! Nö. Andrea! Und wir, den Christian. Okay, dann trotzdem vorher. Sven ist heute der Gesichtslose. Nein, ich möchte mit meinem Bild nur ein Statement setzen. Ja. Falsches Team, Dude! Hey, diese Woche ist falsches Team und zweitens hättest du das auch über ein Inlay-Ink machen können. Über, was heißt falsches Team? Doch, über Greenscreen oder was. Wer ist das falsche Team? Ja, weil wahrscheinlich, weil aus Pseudogruppendruck wahrscheinlich Marek auch Team Gelb gejoint ist. Ja, Team Gelb regiert die Welt. Nee, weißt du, wir Team Gelben, wir wollen einfach uns den Gewinn verdienen und nicht auf den Lorbeeren der Leute ausruhen, die irgendwie seit 3-4 Wochen schon am Spielen sind und einfach nur dazustoßen und dann sagen, weil hey, wir sind die Coolsten. Die App erst seit Dienstag oder Montag draußen ist, ne? Klären wir es ganz einfach. Das hat ja niemanden aufgehalten. Echt? Jeder Arsch hat sich die APK voll runtergeladen. Ah ja, übrigens, wir sind Knackpunkt Go und eigentlich hätten wir jetzt unterwegs sein sollen, aber die ganze Scheiße funktioniert. Ja, Knackpunkt Global Offensive. Ja. Aber wir können das ganz einfach klären, wer das beste Team ist. Blitzrunde, was ist das beste Team? Rot. Wähler. Gelb. Rot. Gewonnen. So. WLAN? Weller. So. Wähler. Ich hab WLAN verstanden. Team WLAN. So. Ich will doch einfach nur spielen. Warum lockt das mich nicht ein? Weil du dreckiger Team Gelb bist. Weil du wahrscheinlich über den Trainer-Login rein willst, ne? Nein. Nein? Cool. Google funktioniert bei mir auch so. Drauf geschissen. Ich habe die ganze Zeit eigentlich schon Google-Konto direkt gemacht. Also einloggen ist nicht das Problem. Nur damit irgendwas vernünftig machen, das will ich nicht. Nee, bei mir sagt er die ganze Zeit bei meinem Trainer-Account von wegen so, ja, nee, konnte nicht verifiziert werden. Und Google instant drin. Ohne Probleme. Live. Lädt auch dauernd nach, macht auch Sachen und so weiter. Also, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich mein Google-Konto jetzt weiter leveln. Deine Mutter macht Sachen. Und bei mir gibt es wenig überraschend, ein Tüskier. Das ist jetzt aber auch das Letzte, was bei mir ist. Irgendwas anderes da. Jetzt habe ich gar kein Tüskier mehr da. Es ist die letzten Folgen, jedes Mal, was gibt's denn heute bei mir? Oh, ein Tüskier. Es ist so. Hey, ich lasse es dem Glück. Und immer. Du bist glücklich. Du siehst halt den Rest des Bildes nicht. Dahinter steht ein ganzer Wandschrank voller Tüskier. Falscher Song. Yay! Der Wanderflasche. Ja, es ist eigentlich bloß eine Flasche, wir geben die weiter. Und ist der Zeit versetzt. Mhm. So, aber bei euch, was gibt's sonst zu trinken? Haben wir schon gesehen, Dos Maas. Ihr bei mir, Tüskier. Schöfferhofer Weizen. Ich entgifte heute, weil ich nichts mehr zum Vergiften habe. Verdammte Gelber. Grünen Eistee. Die Gelben könnte ich mal trinken. Der ist gut. Der Gelbe ist so ekelhaft. Ist auch der Grüne. Ja, aber er sagte gerade, die Gelben könnte ich mehr trinken. Ja, die Gelben. Die zwei da oben. Au. Pokémon spaltet die Gesellschaft. Jeder denkt nicht mehr in Nationen, wir denken nur noch in Farben. Spalter! Tja. Siehst du, das Ding. Sven glaubt, die Gelben nehmen uns die Pokémon weg! Sven glaubt, er zeigt Flagge, wenn er jetzt dieses Team-Logo irgendwie da als Avatar hat. Ich hingegen habe schon vor Monaten meine Wohnung entsprechend meiner Teamfarbe gestrichen. Ja, und so, verkackt die Gelben. Das ist eigentlich nur, ich wollte gerade sagen, das ist einfach nur verkackt mit der Lichtgestaltung deines Raumes. Nein, ja, eigentlich schon. Aber es wäre heller, würde ich die Rollos hochmachen. Außerdem, es ist ein Team, was auf die Überlegenheit von denen, die richtig ausgebrütet wurden, besteht und Blitze als Symbol hat, was ähnlich aussieht wie SS-Runen. Bitte was? Nein, tut es nicht. Die Gelben sind Nazis. Du trägst eine Army-Cap, bist aber T5 gemustert. Dein Argument ist ungültig. Dude. Nein, meine Kamera spinnt. Oh Mann. Also bei ihr sieht man ein bisschen rumwackeln, aber wir können ja währenddessen mal gucken, was für Themen könnten wir denn nehmen. Ah, natürlich, scheiß drauf. Reden wir über Pokémon Go. Was habt ihr denn Tolles gefangen? Ja. Alles. Aber das ist jetzt obsolet, weil ich nicht in mein Konto reinkomme. Ich habe heute einen Relaxo ausgebrütet. Ich habe erst nach meinem nach meinem Start habe ich erst über ein Forum erfahren, dass man auch Pikachu hätte kriegen können. Ja, das ist scheiße. Ja, das hatte ich auch gelesen. Habe ich aber dann kurz danach aus dem allerersten Ei bekommen, das ich ausgebrütet hatte. Oh. Also von daher ist das völlig egal. Dann kurze Zeit später habe ich ein Dratini gefangen und habe seitdem keins mehr wiedergesehen. Okay. Ja, das war. Und mittlerweile sind die natürlich obsolet geworden, dann irgendwie die Anfänger. Man die fängt die ja nicht, weil man die irgendwie leveln will oder so, ne? So einfach nur, weil man sie haben will. Habt ihr eigentlich was ausgebrütet, was ihr kein bisschen wollt? Ja, ja. Ein Radfratz. Ich hatte einen Taubi. Ja, und ein Radfratz noch dazu. Nachdem ich dann gesehen habe, dass ein fucking Carpador 400 von diesen Scheißbonbons braucht, um Garados zu werden, habe ich einfach aufgegeben. Ich bin 5 Kilometer gelaufen und habe 25 Carpador gefangen unterwegs und brüte dann einen Radfratz aus. Weil du es bei dir nicht findest, in deiner Stadtgegend, oder? Naja, am Hauptkanal halt entlang und da ist halt die Chance massig hoch, Carpador und Enton. Also ich habe 25 Pokémon gefangen. Da ist ein fettes Traumato von meiner insgesamt. Oh, 25? Ja, weil ich so viele Doppelte habe, weil ich die ganzen Bonbons brauche. Kleberfabrik. Ja, auf in die Kleberfabrik. Für die Leute, die das noch nicht kennen und Pokémon Go nicht gespielt haben. Gold. Es ist eigentlich von der Mechanik eins dieser ganz, ganz schlimmen Free-to-Play, unglaublich grindig Games. Mhm. Wo du bloß Ressourcen sammeln musst und dann Ressourcen tauschen zu höheren Ressourcen. Und eigentlich ultra grindig, aber du läufst damit über die Map, schnappst dir die Pokémon und wenn du bessere Pokémon willst, dann musst du halt ein paar in die Kleberfabrik setzen, damit du aus Gelatine die dann verfüttern kannst an die anderen Pokémon, damit die stärker werden und besser. Kannibalismus. Das ist so gemein. Nein, das ist das Überleben. Ja, was hast du erwartet, wovon sich Pokémon ernähren? Nicht von ihren toten Artgenossen. Ja, wovon dann? Nee, Pokémon sind die einzigen Tiere. Nee. Sondern von anderen toten Artgenossen. Ja. Du bist hässlich, du kommst in die Klebefabrik. Ja, genau so funktioniert ja, das. Ja, du bist XXS, du musst weg. Ich meine, das ist doch genau das, was man denken soll, wenn du das Pokémon an Professor Willow schickst und innerhalb einer Sekunde schickt er dir ein Bonbon der gleichen Spezies zu. Was anderes sollst du erwarten denn, als dass er das Ding irgendwie in eine Presse packt? Nee, er muss nicht mal in eine Presse, das ist der Prozess, wo du es wegschickst. Professor Willow arbeitet heimlich für McDonald's, ich hab's immer gewusst. Nein, er trampelt einfach drauf. Natürlich. Oder der hat kaputte mit diesen komischen Schuhen, die er anhat. Das ist so behindert. Boah, der diese Schuhe, ich komme da nicht drauf klar. Voll der Yoga-Typ. Und dann denkt er noch so voll auf Sunny Boy mit seinen hässlichen komischen gelben Haaren. Ja. Sind nicht die Hosen schon schlimm genug? Also eine normale Hose und darüber eine kurze Hose. Immer blond färbt. Hey, der hat er von Natur aus oder der hat einen Unfall in der Kindheit mit einem. Sein Vater macht so einen Unfall in der Kindheit. Okay, aber er hat es zum Professor geschafft, von daher. Naja, was für ein Professor, ne? Ja, ey. Du musst einfach so bloß ein Kinder in den Tod schicken. Dann bist du Professor. Ich jetzt sage, ich bin jetzt Professor der Taschentücher. Ich bin Professor. Ich werde auch heute den ganzen Tag über nur mit Professor angesprochen. Diese Professoren in der Pokémon-Welt wurden immer skurriler mit jedem weiteren Pokémon-Spiel damals. Professor Eich war der einzig seriöse Professor noch, weil er aussah wie ein seriöser Mensch. Also, er hat drei Tagebart und ein Kawaii-Hemd drunter. Sandalen und kurze Hose. Denkst du so, what the fuck? Warum laufen die nicht besser? Ich find das so befremdlich, dass sie alle nach Bäumen benannt werden. Gibt Schlimmeres. Nö, das ist eigentlich völlig in Ordnung. Ich find schlimmer, dass im Anime alle Frauen gleich aussehen, die dort. Also, alle das Mrs. Joy da. Also, alle Krankenschwestern in den Pokécenter gleich aussehen und alle Polizisten. Schwester Joyce. Das sind ja auch alles Klone, was erwartest du? Klar. Hm. Oder die werden alternativ in irgendwelche Trainingscamps geschickt und werden dort dann indoktriniert. Oder einfach umoperiert. Das ist deine Schwester. Waren das eigentlich alle Schwestern, die unterschiedlich alt sind oder waren das alles 28? Nein, ich glaube. Nein, ich glaube, das sind alles. All of the self. Schwestern, das sind Zwölflinge. Zwölflinge? Ja, die arme Mutter. Zwölf reicht nicht. Ja, aber die arme Mutter. Die Mutter war ein Scharnierer. Das geht klar. Naja, stimmt, wenn alle anderen Pokémon aus Eiern kommen, warum kommen dann auch nicht die Menschen aus Eiern? Wahrscheinlich ist das so ein Großraumprojekt. Du nimmst irgendwie einen Satz Daten und packst ihn zusammen und das verteilst du auf 125.000 Surrogates und du nimmst die raus, die ab dem 12. Lebensjahr alle gleich aussehen. Alle anderen schredderst du zu Sonderbonbons. Vielleicht Nein, vielleicht sammeln die Menschen auch nicht die Pokémon, sondern die Pokémon sammeln sich einfach die Menschen zusammen. Vielleicht, das ist doch einfach die Matrix. Vielleicht ist es Inception. Oder vielleicht ist es einfach nur eine dämliche japanische Kinder. Vielleicht sollte Ash einfach die rote Pille nehmen, warum? Vielleicht sollte Ash einfach die Kugel die nehmen. Ich habe ja jetzt schon lange nichts mehr von einem Anime mitbekommen. Ist Ash eigentlich mittlerweile endlich gealtert? Nein. Der hat, glaube ich, bloß größere Augen bekommen, die mehr Anime-Style noch aussehen. Die haben mittlerweile, ich glaube, schon zwei Geburtstagsfolgen. Also er sollte jetzt eigentlich 2 Jahre älter sein mittlerweile. Also sollte. Wow. Er sollte 12 sein. Okay. Da muss er bald einen ordentlichen Job kriegen. Die viel wichtigere Frage ist, schuldet er Misty immer noch das Fahrrad? Ja. Ja. Okay, gut, dann habe ich nichts verpasst. Kennt ihr diese Theorie, wo gesagt wird, dass Ash eigentlich im Koma steckt? Und das alles ein Traum ist. Wegen dem Fahrradunfall. Ja. Das ist eigentlich voll krass, aber eigentlich auch voll die coole Theorie. Erfolgreich verschickt, Traumato-Bonbon. Das ist scheißegal, weil das mit dem Fahrradunfall, das war ja erst... Nachdem das, er Pokémon kennengelernt hat, gibt es das immer noch. Pikachu ihm den Blitz verpasst hat. Ja, der genau. Auch gar nicht mal so wenig war. Das hätte ihn eigentlich echt umbringen können. Ja, wenn der Pokédex recht hat, können die ja irgendwie, keine Ahnung, Kraftwerke betreiben, die Viecher. Ich meine, wenn man sich genau anguckt, was in den einigen Pokédex-Einträgen drin steht, dann ist uns das sowieso völlig abgefahren. Ja gut, wir haben aber auch echt abgefahrene Viecher, wie diese komische Pistolenkrabbe, die irgendwie 3000 Grad heiße Wasserspritze. Die ist echt cool. Ja, außerdem ist ein Schrimp. Ja, oder whatever. Irgendwie hat es halt irgendein. Kann das Wasser aufheizen und dann halt abschießen. Und das gibt halt einen massigen Knall. Ach, das Ding. Ja, stimmt. Der Pistolenschrimp oder Pistolenkrabbe, irgendwie sowas. Das ist Schrimp. So, aber es ist ein Pokémon. Wo wir jetzt bei den dunkleren Seiten oder so sind, wie ist denn bei euch mit den Bugs das verlaufen bei dem Spiel? Weil es ist ja gerade sehr, sehr buggig. Und ich weiß, dass einer von euch gemeint hat, oh, da können ja gar keine Bugs sein, wenn die das schon in Amerika getestet haben und so. Ansgar? Was, das habe ich heute bei der Tour gehört. Ansgar, das ist das dümmste Argument, das ich jemals in meinem Leben gehört habe. Was? Dass ja nicht verbuggt sein konnte oder so, weil Server... Die hatten ja vorher schon bei Amerikanern getestet. Und das wird ja nicht sein, dass die Server zusammenbrechen. Das hattest du argumentiert, als das frisch raus war und so. Am ersten Tag, als wir es gerade runtergeladen hatten und so. Und dann sind die Server zusammengebrochen am nächsten Tag. Also, warte mal, wann kommt diese Folge raus? Ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommt, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir sie jetzt aufnehmen, ist das Spiel jetzt erst seit Mittwoch raus? Ja. Dienstag. Ja. Nein, also wir machen 13. eine Woche versetzt. Am 13. Das heißt, an dem 13. soll ich das gesagt haben. Ja. Hast du einen Videobeweis? Boah, ich wusste es. Weil ich habe eben keine Ahnung, wovon du redest. Einfach ja. Nein, hat er nicht. Ich kann mir nichts beweisen. Beweise, ich zeichne nicht alles auf, was es wir muss, machen. Es sollte ja eigentlich keinen überraschen. So, First Release hat noch nie bei irgendeinem Spiel funktioniert. Ich bin aber echt überrascht im Moment, wie schlecht es dann doch wirklich ist. Selbst für diesen Stand. Die App selber, möchte ich nur mal sagen, ich bin voll überzeugt von der App. Ich glaube auch weiterhin, dass das länger als auf jeden Fall 3 Wochen sehr gut gespielt wird. Natürlich Hype-Abflachung und so weiter und Leute, die da einfach nochmal reingucken wollten und so weiter und dann halt wieder weggehen. Okay, jetzt mal dahingestellt. Aber ich glaube, es wird eine sehr feste Player-Basis bekommen. Aber was echt im Moment derbst abschreckt, ist einfach mal nur so Verbindungsqualität und Datenaustausch. Und ja, das stimmt. Was halt unter anderem daran liegen könnte, dass die Pokémon-Server gezielt angegriffen werden. Ja, mit DDoS-Attacken. Die Gruppe namens Pudel Corporation. Das ist so der ungefährlichste Name, den ich in meinem Leben gehört habe. Das war ich auch der Grund. Ich schätze nie einen Pudel. Die hat zumindest auf Twitter verkündigt, dass sie dafür verantwortlich sind. So. Mache ich demnächst auch einfach, wenn es 2 Tage down sind. Ja, ich hab's. Ich war's. Es könnte aber auch der Rest sein, weil es ist ziemlich hypig. Das Ding ist aber, dass dann bei dir geklingelt wird. Ich meine, im Radio haben wir gehört, wo dann bloß über Pokémon geredet wurde. Im Fernsehen, ich glaube, auf jedem Sender ist irgendwann ja erstmal erwähnt worden. Am Release-Tag auf jeden Fall. Ja. Und jetzt reden wir auch noch darüber. Leute sind schon angenervt davon, kein Wunder. Nee, wir sind eine Woche später. Das heißt, wir sind schon wieder cool, indem wir wieder das erwähnen. Weil wir immer noch die Basis sind, die da. Weil wir noch die 50. Dann müssten wir uns jetzt aber echt weit rauslehnen und sagen: So, ich finde sehr cool, zum Beispiel das Update, das sie jetzt dieses Wochenende rausgebracht haben. Ja, mir fehlen aber auch echt noch so viele Sachen. Wie gegeneinander also kämpfen können. Ohne Scheiß, ich hätte ruhig noch ein halbes Jahr locker noch warten können. Dafür gehen ein bisschen mehr Funktionen, außer jetzt Arena-Kämpfe und sammeln. So du zum Beispiel gegeneinander kämpfen. Du kannst schon froh sein, dass sie die Sachen rausbringen, ohne dass das 95 Euro DLC-Sachen sind. Ow. Ja, nicht ist halt genauso wie Ingress. Ich glaube, da kannst du auch halt nur Bequemlichkeitskram kaufen, aber nicht unbedingt halt dich besser kaufen. Naja, du kannst, also dass du mehr Pokémon fängst und dadurch wirst du besser. Also kannst du dich besser kaufen. Das Einzige, was wirklich, wirklich sinnvoll zu kaufen ist, ist ja eigentlich nur, du hast mehr Platz für Gegenstände und Pokémon. Ja, aber ich finde, hier ist auch. Das gar nicht so obvious mit dem Free-to-Play. Also ich finde schon, dass sie das gut ausbalanciert haben. Also es hatte mich ja echt so ein bisschen vorher abgeschreckt, wo ich überlegt habe, ja, sollst du das überhaupt holen? Weil ich hasse dieses Free-to-Play-System eigentlich total. Also es gibt selten ein Spiel, wo ich sagen kann, so, ja, das ist ganz okay mit Free-to-Play. Aber ich finde, der Rauch macht auch bei weitem nicht ganz so viel aus, finde ich. Das letzte Mal, wo wir da so gleichzeitig am selben Ort unterwegs in der Stadt waren und einer von uns hatte Rauch an und der andere nicht, hat er nicht so viel mehr Pokémon gefangen und vor allem auch nicht andere. Ich weiß nicht, nee, da ganz also, nee, der Rauch ist, glaube ich, wirklich Bullshit. Aber diese Lockmodule, ich habe noch nie ein fucking Lockmodul gefunden. Das kriegst du mit dem Level up automatisch irgendwann. Kriegst du automatisch Lockmodul. Ja, du sagst toll, ich muss von einem Level 7 Account, auf den ich irgendwie jetzt noch nicht mehr zugreifen kann, seit 2 Tagen oder so, muss ich auf meinen Level 4 Google-Account zurückgreifen. Buh. Ja. Soll ich mal der kleinsten Geige spielen für dich? Ja, wisst ihr, wie viel Zeit da investiert wurde? Ja, 2 Stunden. Wie 3 Stunden? Ja, von wegen. 2-3 Stunden. Mehr. Länger kann das nicht gedauert haben. Von wegen, das war mehr. Dann habt ihr echt 3 Stunden, 20 Pokémon Minuten, dabei. Ja, Bitch. Ja, das ich bin auch jemand, der sammelt. Das und Server, die am Arsch sind heute und weswegen ein paar Stunden am Arsch sind. Server, die gestern am Arsch sind, weswegen die Stunden, wo wir rumgelaufen sind, da am Arsch sind. Ne? Sorry, du Model. Ich bin hier von Pokémon Go, aber ihr seid alle am Arsch. Aber wir haben auch so seltsame andere Erfahrungen, weil Sven hatte heute sehr wenig, sehr große Verbindungsstörungen. Aus dem Haus raus, keine Verbindung mehr. Schon ab 3 Uhr. Und mir ging's noch mit Verbindung, aber ich habe den Bug irgendwie durchgehend seit dem zweiten Tag, dass jedes Mal, wenn ich bei dem Menü irgendwas bestätigt haben möchte, wie zum Beispiel, dass ich ein Pokémon weggeschickt habe, dass ich eins in den Brüter reingesteckt habe, oder dass ich ein Pokémon gefangen habe, crasht das Spiel komplett. Es bleibt einfach hängen und du kannst nichts machen an der Stelle. Nee, bei ihm beendet sich automatisch. Okay, nur bei mir bleibt's einfach stehen. Wenn ich weiß, dass der Pokémon-Ball, wenn die Kamera darauf ranzoomt, nachdem du es geworfen hast, sich nicht bewegt, dann weiß ich, das hängt wieder. Hab ich auch. Ja. Das hatte ich jetzt jedes Mal, wenn ich einen scheiß Pokémon fangen wollte. Mal abgesehen davon, dass das GPS heute auch echt nicht funktionieren wollte bei mir anständig. Ich musste noch 100 Meter laufen und ich bin, keine Ahnung, einen Kilometer unterwegs gewesen, bis das kapiert hat. Aber ich mag's, wenn's andersrum ist. Wenn du einfach stillstehst zu Hause und das GPS am Rumspacken ist und du deshalb siehst, dass du dich bewegst und mehr Kilometer kriegst. Ich habe auch, das kann auch echt nur sehr subjektiv sein, aber ich habe echt irgendwie so das Gefühl gehabt, dass das Tracking bei den Brütern, die du bezahlen musst, irgendwie besser funktioniert hatte an dem einen Tag, ohne Scheiß, weil ich bin irgendwie gefühlt 2 Kilometer am Tag gelaufen, locker. Mhm. Dann irgendwie das Umsonst-Ding, was du unendlich hast, hat irgendwie 200 Meter registriert. Also ich habe beides zeitgleich reingepackt. Deswegen ist es komplett schwachsinnig. Das hat 200 Meter registriert und 500 Meter dann bei dem Ding, was du kaufen kannst oder musst oder was begrenzte Anwendung hat. Ja, okay. Und die Eier sind zum selben Zeitpunkt in die Boxen gekommen. Ich war jetzt gestern mit dem Auto unterwegs und dann hat ich Pokémon Go angemacht und meine Figur rast da einfach nur so die ganze Zeit über die Karte und man hat schon fast dieses Stöhnen gehört, so das hat auch nicht geklappt, das habe ich mit dem hier mit Marek und ich, wir sind zum Rollenspielen gefahren und wollten auch unterwegs Eier ausbrüten und das kannst du vergessen, beziehungsweise ich bin gefahren und er hat einfach dual-wielded, was er konnte doppelte Pokémon, ihr müsst langsamer fahren und wir haben nichts hingekriegt, wir haben ich glaube fast aber nicht gefangen, gestern keine Eier ausgeblendet. Gestern waren die Server ja auch für den Arsch. Oh Gott. Ja, aber was aber richtig übel war, das hier geht raus an den Kollegen, der während wir Rollenspielen plötzlich Pokémon Go GPS faked, um dann vom seinem Laptop aus dann quasi zu spielen. Ja, GPS-Spoofing. Weil darum gehst du das ganze Spiel. Ja, dann kannst du genauso gut dir auch gleich einen Strick kaufen. Ne? Dann kannst du genauso wie ich gerade Feuerrot spielen, dann hat sich das erledigt. Ja, aber das mit dem hier einfach Kilometer laufen durch Autofahren soll ja von vornherein gar nicht so gut funktionieren, weil ich denke, dass sie auch unregelmäßige Bewegungen vom Handy mit abgreifen, also auch vom Gyroskopen. Ja, aber du könntest auch die ja wackeln. Geschwindigkeit einfach. Die wissen auch von der Geschwindigkeit, die wissen ja einfach, die Person kann nicht laufen. Ja, läuft nicht. Ich glaube nicht, dass sie 80 Stundenkilometer läuft. Das heißt, ich habe gelesen, dass Fahrrad schon zu schnell ist. Du musst langsam Fahrrad fahren, damit das geht. Ja. Aber das ist halt alles wieder Hörensagen. Also alles, was hier gesagt wird, muss man sich mal wieder vor Augen führen. Das sind so... Ja, es macht ja auch Sinn, das zu begrenzen, weil... Warum würde man denn bitte auf Kilometeranzahl basierend Pokémon ausbrüten wollen, wenn du einfach dann, keine Ahnung, 10 Minuten mit Auto fahren kannst dafür? Oder einfach mit dem Fahrrad kurz die Tour machen kannst, die du sowieso machen wollen würdest. Ja. So, das kostet dich so viel weniger, du kommst weiter. Es macht schon Sinn, dass sie das dann auch technisch einfach abgreifen und sagen, nö, das ist jetzt kein normaler Spaziergang, was du da machst. Das macht keinen Sinn. Ja, aber die haben es aber auch so eingerichtet, dass du mit einem Spaziergang nicht... alle 151 Typen kriegen kannst. Du musst dann, keine Ahnung, irgendwie ein anderes Bundesland oder irgendwas. So, ja, das sind Entfernungen, die kannst du schon nicht mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreichen. Das heißt, du musst mit dem Auto dahin und unterwegs. Man sollte ja sowieso erstmal abwarten, wann das Tauschsystem kommt. Ich denke, es wird eins kommen. Ne? Ich freue mich da schon voll drauf. Ich würde denen aber echt empfehlen, den Kampf gegen Freunde erstmal irgendwie reinzupatchen. Ja, das stimmt. Weil das würde eventuell sogar die Leute da wieder dazu kriegen, die jetzt erstmal sagen, so, nee, fuck, ist mir erstmal zu wenig Content. Mal abgesehen davon, dass die meisten Leute, die einfach gerade jetzt anfangen oder so, sowieso nichts Anständiges machen können, weil alle Arenen sind voll mit mindestens 1000 plus Wettbewerbsspiele. Ja, gut, bei mir geht's mit 300, mit 500 noch was. Aber ich meine, man kann ja, wenn du das passende Pokémon hast, so vom Typ und von den Attacken her, kann man die ja auch wohl platt kriegen, so wenn du selber nur 300 oder 500 Punkte hast, aber trotzdem, das lohnt sich fast nicht. Ja, aber ich finde es einfach für andere Spieler unfair, weißt du? Das hat doch noch nie Leute gestört. Richtig. Dass andere Spieler unfair finden. Mich aber. Christian und ich, wir waren schon heute am Überlegen, ob wir nicht einfach da, wo wir sonst mal unterwegs sind, einfach mal so ein GPS-Störgerät oder so mal irgendwo verteilen. Sobald wir die Arena haben, das jetzt Geld ausgeben wollt. Gebt wirklich nur Geld aus für Lokmodule. Setzt euch einen Tag irgendwo hin an Pokestop oder so, wo ihr zwei vielleicht auf Mal habt. Und dann macht ihr nichts anderes, außer den ganzen Tag nur Lokmodule feuern ohne Ende. Und das macht man alles, was da kommt. Scheißegal, was es ist. Weil, wie viele Pokebälle hast du, Sven? Und ein Glücksei natürlich. Auf dem Account jetzt? Ja. Weil den anderen, den kann ich wahrscheinlich erstmal vergessen. Warte, lass mich mal kurz gucken. Hä, was? Nein. Oh Gott, ich kann auch gar nicht wieder hier irgendwas. Bloß sitze ja bei mir zu Hause direkt neben einem Pokestop. Das heißt, ich kann hier, wenn das jetzt connecten könnte. Auf dem Account habe ich noch 45, aber ich habe ja auch noch nicht so viel gefangen. Aber ich habe gerade mal 28, aber da sind auch sehr viele. Wenn du so ganz normal spielst, hast du eigentlich Pokebälle en masse. Ich habe über 150 Pokebälle, seit wir angefangen haben. Und ich habe auch keinen Pokestop in der Nähe. Also es ist nur jedes Mal, wenn ich in die Stadt gehe und dann währenddessen spiele, dann habe ich so viel mehr Pokebälle gefunden, als ich verbrauche. Das hängt vielleicht ab, ja, wie oft du den Curveball verkackst. Also ich bin ganz gut mittlerweile im Werfen. Ja, das Curveball, nee. Ich habe mich gefragt, was das Spiel von mir will. Die schlimmsten Viecher verbrauchen, habe ich so das Gefühl, durchschnittlich 5 Pokebälle oder so, wenn die wirklich gar nicht sich fangen lassen wollen oder so. Naja, oder wenn du die Bälle dann crasht einfach nicht hinkriegst. Ich mach 4 Bälle, dann crasht das Spiel, dann muss ich wieder neu jagen. Also, nee. Na gut, aber die meiste Zeit, wenn das gecrasht hat, dann habe ich es auch gefangen. Als ich dann wieder eingeloggt bin und geguckt habe. Nie. Bei mir nie. Bei mir macht er das auch. Schön für euch. Mir so muss aber ein bisschen warten. Oh, jetzt piss dich nicht an, dann lauf halt noch einen Meter weiter und fang halt das nächste Vieh. Ja, von wegen. 3 Kilometer unter der Vieh. Eine weitere Funktion, die ich gerne sofort hätte, ist, dass der sich einfach mal die scheiß Login-Daten merken kann. Boah, das ist den Namen. Tut er doch. Bei Google? Nein. Ja, bei anderen? Nein. Ja, doch, wobei, bei mir schon. Ich habe ich rede vom Trainerkonto. Ich habe ein Trainerkonto, das benutze ich ganz normal. Hä? Sobald du dich einmal erfolgreich eingeloggt hast, lockt er dich immer unter dem ein. Macht er nie bei mir. Okay. Ich muss immer komplett neu eingeben. Das ist ja die Sache mit Pokémon. Nicht bei mir. Rot. Nicht bei mir. Team Rot. Authentifizierung fehlgeschlagen, versuch es bitte noch einmal. Schick. Das ist echt immer so dieses Trauerspiel. Authentifizierung fehlgeschlagen, und bitte. Wer hat sich denn dazu hinreißen lassen, sich eine Powerbank zu besorgen? Ich habe eine, ich habe die mal wieder rausgekramt. Yeah. Ich habe noch keine, ich muss mir mal eine holen. Hauptsache, das ist ein Kugelschreiber. Ja, ich habe meine gerade nicht da, die lädt auf. Ich habe noch keine, ich brauche eine. Das ist so absolut der wahrscheinlich größte Geschäftsschlager überhaupt im Moment, die Powerbanks. Pokémon Go Powerbanks. Ja, weil Powerbanks, stärkere Internetverträge. Oh ja. Wie ist das? Ich habe das Gefühl, weil 65 MB... Die müssen wahrscheinlich gerade durch die Decke gehen. Aber ich denke 65 MB oder wie viel war das? Ich bin überrascht. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Spiel... Also ich finde, es verbraucht nicht so viel. Nee. Was ich echt gut finde. Ich war 2 Tage unterwegs und habe vielleicht, wenn es hochkommt, 40 MB verballert. Und ich habe das wirklich konstant den ganzen Tag drin gehabt. Ich bin echt überrascht, dass das sich da in Grenzen hält. Ich meine, trotzdem doof viele Leute, die einfach so Sparverträge haben mit 200, 300 MB. Klar, die können das dann nicht lange ausnutzen. Mhm. Aber die meisten Verträge haben wahrscheinlich durchschnittlich mittlerweile einen Gig oder so. Also ich habe 1,5. Damit kann man das dann sogar schon Aldi spielen. Talk. Ja. Selbst der günstigste Aldi Talk Vertrag 7 Euro pro Monat oder so hat mittlerweile 700 MB. Ja. Mhm. Ja, bloß meine Sache ist, ich hatte es hingekriegt, einen Tag vor Pokémon Go Start mein monatliches Volumen aufzubrauchen, weil ich aus Versehen mal Mobile angelassen habe, während ich YouTube geguckt habe. Statt WLAN. Es war alles weg, so, oh, scheiße. So, das heißt, ich bin die ganze Zeit jetzt bloß mit Streckengeschwindigkeit am Laufen. So, und da sind mir halt Sachen passiert, wie dass die Modelle der Pokémon erst nachträglich geladen wurden, auch in Kämpfen oder so. Oh ja. Und dann denke ich mir, das heißt, die werden bloß erst geladen, die sind nicht gespeichert auf dem Handy. Warum? Meinetwegen könnte die App mal eben 300 MB groß sein. So klein wie möglich sein kann. Ja, ich habe mir jetzt auch die Online-Karte für die Offline-Karte für Mönchengladbach runtergeladen. Es saugt auch direkt weniger Akku, das ist echt so. Das funktioniert wirklich, ich hätte es nicht gedacht. Okay, jetzt mal live. Wo muss ich für Gladbach das ziehen? Also wo mache ich das? Das habe ich noch nicht gemacht. Bei Google Maps kannst du die runterziehen. Da sagst du einfach, dass du eine Offline-Map gibst. Wenn man die Karte Google Maps lädt, dann benutzt das Pokémon Go mit und oder was muss ich da drauf? Ja, du ziehst dir die Offline-Karte runter und dann muss der halt nicht im Hintergrund immer wieder online sich die Daten runterziehen, also, sondern hat sie direkt auf dem Handy drauf. Ja, du musst die Option einschalten, dass offline Karten runtergeladen werden. Aber man muss doch Pokémon Go noch sagen, hier, lad das mal nicht aus dem Netz, sondern hol das mal hier von dem Ordner da. Wo kannst du das sagen? Nee, wie denn? Das kannst du ja gar nicht sowas machen. Go ist doch so casual, dass du nichts hast. Die App weiß das doch nicht im Vorfeld. Doch, der benutzt ja von Grund auf, benutzt der Google Maps die ganze Zeit. Das ist von den Google Maps Entwicklern. Das ist von der gleichen Entwicklerfirma, die Google Maps gemacht hat. Gehört ja mit zu den Google-Leuten. Deswegen, die machen es automatisch. Du bist dir sicher, dass sie daran gedacht haben? Ja. Deswegen, wenn das tatsächlich funktioniert, das wäre sogar eine coole Sache. Ja, dann... Ist auch nötig, weil mit meinem Bubbles-Vertrag dann noch Karte nachladen, das geht nicht. Aber mal abgesehen davon, was ich mir auch vorstelle, was jetzt richtig, richtig cool ist, jetzt wo Pokémon Go so ein Schlager ist, wenn jetzt dann das öffentliche WLAN abhebt. So. Das wäre geil. Oh, yeah. Flächendecke. Option Offline-Karten, ne? Mhm. Ja. Und dann musst du halt noch bei deinen Offline-Karten, die du hast, hinzufügen, den Ort, wo du gerade bist und runterladen. Okay, meine, cool, das wäre jetzt so genau der Schlager. So, wenn jetzt halt überall anständig freie WLAN-Plätze auftauchen, dann kann man sich ja noch ein bisschen seinen Vertrag noch ein bisschen schonen. Und wenn GPS noch ein bisschen verbessert würde oder so, weil die Ortsbestimmung von den Geräten ist so, nee, schwammig. An den Tagen, an denen das Spiel zuverlässig lief, fand ich, war es ganz okay sogar. Ich rate mal, dass die GPS-Probleme jetzt auch mit da wegen den ganzen Serverproblemen noch mit reinkommen. Ja, okay, das kann auch gut dran liegen. Aber bei mir ist auch so gefühlt, weil wenn du draußen unterwegs bist, natürlich gut. Aber dann ist es manchmal so, ein paar Bäume schon im Weg und plötzlich läuft gar nichts mehr mit der Ortsfindung. Ja, okay, das stimmt. Wenn ich mit dem Hund im Wald spazieren war, habe ich auch keinen, also GPS-Aussetzer gehabt. Also ich verstehe das hier nicht. Mein Pokémon Go spackt die ganze Zeit ab. Mache ich mir gar nicht erst die Mühe, solange wie ich weiß, dass sie da Probleme haben. Also ich kann generell nur in der Zeit zwischen gefühlt morgens, wenn ich aufstehe, also sagen wir mal so arbeitstechnisch so halt irgendwie so zwischen 5 und 6, bis dann wahrscheinlich so, ich sag mal, 1 Uhr nachmittags. Bis dahin kann ich mich eigentlich relativ safe mit einloggen. Ja. Ab 1 Uhr nachmittags kannst du vergessen. Wenn du da einmal rausgeflogen bist, dann ist der Rest des Tages gelaufen bei mir. Ja, dann ist halt der Server auch total gecrowded. Auch mit den ganzen Schülern und so. Ich denke, im Moment kann man einfach am besten abwarten und gucken, bis sich das fängt. Also, es gibt was Gutes, es gibt was Schlechtes. Wie viele Sterne würdet ihr denn geben dem Spiel? Ich habe von Sven schon mitbekommen, dass das nicht so gut ausgegangen ist. Ich habe allerdings auch zum Kommentar hinzugefügt, Zeitpunkt, bla bla bla, aber im Moment gebe ich ihm einfach noch 2 Sterne. Ja, ich hätte jetzt 3 gesagt. Mir geht das halt. Eigentlich sogar einen eher noch. Nee, also ich würde schon 3 sagen. 3, also ich habe da ziemlich Spaß mit, ich habe jetzt nicht so große Probleme wie andere, es nervt halt ein bisschen, ne? Aber halt meine, auch das. Ich meine, die können ja nichts dafür, wenn die Server tatsächlich von außen von irgendwelchen Leuten gedost werden, da können ja, die einfach nichts für. Ja, aber es gibt auch noch so viele Kleinigkeiten, die einen dann irgendwann auf den Sack gehen und so viele Sachen, die noch nicht implementiert sind, was das halt einfach nicht so ganz perfekt macht, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber es macht halt schon Spaß, deshalb also 3 Sterne würde ich geben. Ich wäre auch bei 3. Bis sie nicht alle Funktionen haben, kann ich keine Wertung abgeben. Oh, also du nie. Und dein Schweizgetue so. Immer. Bei mir ist ja, es so zwischen okay, ich habe gesagt, da ich viele von den Problemen, die ihr beschreibt, gar nicht kenne oder erlebt habe, außer dass halt ab und zu ja irgendwas nicht läuft, dass das Spiel einfängt, wenn man einfriert, wenn man Pokémon fangen will und dieses Ballbild zum Standbild wird. Das kenne ich auch. Das ist eigentlich so das Einzige, was ich wirklich mitgekriegt habe. Von daher hätte ich gesagt, ich gebe ihm 4. Weil alles andere läuft. Die App selber bisher alles top, aber ohne Scheiß, das Gesamtpaket im Moment ist. Eine Sache, die App dringend noch besser machen muss, dringendst, ist, dass du nicht ganz versuchen musst. Entweder sie machen das Scrollen besser oder das Verschicken. Also das Verschicken ja, an das Professor. Stimmt. Nicht ganz nach unten legen, weil das ist nervig. Wenn du den Finger zu weit nach oben legst, dann bist du oben beim Pokémon drehen. Ja. Ne, wenn du den nicht weit genug irgendwo da platzierst, dann kannst du das nicht bewegen. Und ich finde bei den Pokémon, dass man nicht so scrollen muss die ganze Zeit, das geht mir nämlich auch auf die Nerven. Irgendwie, dass man lieber zur Seite wischen muss oder so. Ich finde das besser. So halt wie die normale Smartphone-Nutzung, dass du für jede Seite halt einfach weiterwischst. Weil so kommst du halt auch so oft auf ein Pokémon und hast dann das Bild auf und das muss dann laden und dann dauert das Ewigkeiten, bis du wieder zurückkommst. Oder dass du direkt also vor dem Menü Seite mit all deinen Pokémon einfach bloß lange drücken, mehrere auswählen, wegschicken. Das wäre auch geil. Eine Idee, ja. Aber dafür muss die Verbindung sehr viel stabiler werden. Und dass man die Pokémon nach ihren WP-Punkten sortieren kann. Kann man doch. Kann man. Ja. Ja. Ja. Rechts unten die Uhr. Wenn ein Pokémon-Menü ist, unten rechts. Und dann der unterste Punkt. Hab ich gesagt. Ein halben Punkt mehr. Nein. Ich find aber die Entwicklung im Moment sehr geil. Das ist irgendwie, glaube ich, mit 4,5 oder so im App Store gestartet. Mittlerweile durch die ganzen negativen Reviews schon auf 4,0 runter. Ja. Und weitere werden folgen. Das ist das Leben, aber hey, es wird denen nicht das Bein brechen, so viel Hype wieder ist. Ja, erstmal hält der Hype das Spiel am Leben. Sobald es sich erstmal etabliert hat, wird es interessanter zu gucken, ob das wirklich ganz schnell langweilig wird oder ob man das auch trotzdem noch zwischendurch spielen kann. Ja, da müssen die Patch kommen. Ich finde es einfach eine schöne Idee, dass du etwas, während du in der Stadt unterwegs bist, machen kannst. Das stimmt. So, weil ich bin jeden Tag eine halbe Stunde in der Innenstadt unterwegs, wenn ich zur Arbeit gehe. Darauf freue ich mich schon, zu gucken, ob das lohnenswert ist. Mhm. Einfach immer jeden Tag eine halbe Stunde unterwegs Stops abgreifen, Pokémon fangen oder so. Ja. War eigentlich einer von euch hier am Neo-Gladbach Hauptbahnhof schon? Nein. Ich ja. Wir sind ja nicht von da. Wie viele Stops gibt's da? Da gibt's 3, eine Arena. Aber das Doofe ist, die Arena ist im Bahnhofteil. Das heißt, da, wo GPS nicht so gut funktioniert. Wo sind denn die Stops? Sind die auch am Busbahnhof oder nur auf der anderen Seite der Richtung? Oh, nice, cool. Das heißt, ich kann morgens einfach mal 3, weil ich hab morgens und das so Rossana. 15 bis 20 Minuten. Richtig, da gibt's einen Rossana und ich habe 15 bis 20 Rossanas. Minuten in etwa morgens, jeden Tag. Das heißt erstmal so die Viertelstunde, ich sag mal, das wird so für 3-mal Pokestops abgammeln reichen auf dem Weg zur Arbeit. Ja, da habe ich halbwegs auch schon Poke-Lock-Module gesehen, die Leute benutzt hatten. Ja, macht ja auch Sinn, ne? Mit 3 drei wahrscheinlich mindestens von einem Punkt zwei zeitgleich abgreifbaren Punkten. Wieso nicht? So. Ne? Ansgar und ich kommen ja aus einer Kleinstadt. In dem Fall, ihr habt ja wahrscheinlich überall reichlich Stops irgendwo, oder? Also auch bei euren Wohngebieten. Es gibt leere Gebiete. Ich habe ziemlich viel hier eigentlich. Bei uns, die Fußgängerzone ist super. Die ganze Hauptstraße und die Fußgängerzone, da kann man hoch und runter laufen und jede Menge Stops unterwegs absuchen. Aber drumherum sieht das so leer aus auf der Karte. Also Christian und ich, wir wohnen ja in Außengebieten, sage ich mal. Und da ist es echt ein bisschen rar gesehen. Also die urbanen Gebiete scheinen ja doch ganz schön nur knapp beglückt zu sein mit Stops oder so. Das wäre ja fair, wenn die Leute, die es benutzen, das den anderen wegnehmen. Das heißt, alle 5 Minuten wird das frei, aber das heißt, der es gedreht hat, der kriegt das, der Rest nicht. Und man muss 5 Minuten warten. Das wäre dann fair. Ja. First come, first serve ist doch doof. Vor allem, da gibt es so viele Interferenzen, die das auch stören können, wie Verbindung ist gerade mies oder was auch immer. Ja, du musst ein besseres Handy kaufen und eine Powerbank. Das ist eine absolute Scheißidee. Das ist natürlich wieder eine geile Idee. Ja, die Industrie wird sich das sofort was kosten lassen, damit das so hingedreht wird. Die haben das ja schon ganz bewusst alles so gemacht, dass du niemandem irgendwie was wegnehmen kannst. Pokémon tauchen bei allen gleich auf und können von allen gleich gefangen werden und die Stops können alle gleichmäßig sein. Naja, alle gleich ist schon mal Quatsch. Ja, von wegen. Und dich, dann plötzlich so ein 500er irgendwas auftaucht, der bei mir 42. Die Wettbewerbspunkte können anders sein. Okay, aber... Nein, oder es taucht gar nicht auf. Fucking Evoli! Richtig, ich hab's schon. Ich hab schon irgendwie 5 oder 6 Evolis locker gefangen und Christian schön, ich hab noch nicht mal eins. Ja, richtig, und Christian ist auch so die ganze. Ich hab einen Evoli-Spawn-Point, den ich von meinem Zuhause aus abgreifen kann. Also einen safen Punkt, wo das so, ich sag mal so, 2-3 Mal am Tag auftaucht. Mhm. Schön für dich. Freut und mich. Vor allem Christian und ich, wir sind so vorhin in Richtung Auto und dann so, ey, cool, warte, ey, da wo du geparkt hast, eigentlich genau auf deinem Auto ist ein Evoli. So. Wo? Und er guckt dann so 10 Minuten lang, gefühlte 10 Minuten, eigentlich nur so 2 oder so, und dann so, wo ist es? Und hier so, ja cool, hier, warte, ich fang's gerade, hier ist es. Ich meine, okay, da waren die Server auch schon langsam am irgendwie down gehen. Das war so kurz. Dann hat mich Karma aber erwischt, weil Karma eine Bitch ist und seitdem hatte ich halt dann ist die beim Fang gecrashed. Ja, und dann hatte ich Entons. Und dann habe ich nie wieder Verbindung mit denen gekriegt. Ich glaube, Evoli ist auch gar nicht so selten. Also bei uns kann man das einigermaßen gut finden, wenn man in der Stadt unterwegs ist. Vor allem, wir haben ja Kanäle bei uns durch die Stadt und das waren einfach nur Wasser-Pokémon in der Innenstadt. Ich brauche gerade nichts. Ich hab mir mein Handy zu. Und deswegen, das ist, die Arenen sind fast voll von den Viechern. Und das Einzige, womit du die zuverlässig platt machen kannst bei uns in der Gegend, ist eigentlich nur Evolis farmen und ein Dings Blitzer machen. Habt ihr eigentlich schon gehört, dass du, ihr kennt das ja noch in dem Anime, dann hatten die Trainer ja einen Aquana, einen Blitzer und einen Flamara. Und wenn du dein erstes Evoli mit diesem Trainernamen dann benennst, dann kriegst du dieses Evoli dann auch. Das soll wohl auch mit jedem Evoli funktionieren. Nee, du hast beim ersten Mal hast eine 100%ige Chance und danach wohl nur noch eine 90%ige Chance. Wow, 90 ist war noch ziemlich hochwendig. Das ist aber 10% weniger. Warte mal, das heißt, ich muss mein Gehalt so benennen, oder was? Weniger. Ja. Die Trainer heißen hier Pyro, Rainer mit A und der dritte, keine Ahnung wie. Also ich weiß auch nicht mehr, also Pyro hat... Jeff. Moment, Sparky. Sparky, ich lese es gerade hier in der Facebook-Gruppe. Das ist genau die Diskussion. Also ich probiere das mal mit meinem nächsten Evoli, was ich fange. Das erste bei mir ist ein Aquana ausgerechnet geworden. Mit deinem nächsten Evoli. Ja, du hast es aber auch einen Meter neben dem Kanal entwickelt. Was erwartest du? Wieso stehst praktisch im Wasser. Evoli, das wird's. Ich bin gerade so, okay, gut, warte, jetzt habe ich es. So, jetzt gucke ich gerade mal spontan. Wie sieht's denn jetzt aus? So, Google Maps. So, es muss Maps natürlich gute Internetverbindung haben und mir erstmal meine Map hier laden. Er muss WLAN haben. Ja, das ist ja nicht das Problem. Ich bin zu Hause. So, jetzt hast du es gibt ja mittlerweile mehrere Seiten, bei denen man nachgucken kann, ob Pokémon Go erreichbar ist oder gestört ist. Und zumindest die eine, die ich jetzt so regelmäßig gucke. Schickst du mir mal den Link, wenn du sie gerade hast, weil ich... Ich hoffe, die sagt gerade. Also der laut Heise am zuverlässigsten anzeigt, ob es funktioniert oder nicht, soll der hier sein? Okay, sollen wir dich einfach mal einen Shoutout gerade für die Leute machen? Ja. Wie? Ja, also cmmcd.com. Pogo. Ja, slash Pokémon Go. Und das wechselt zwischen Unstable und Offline bei mir die ganze Zeit, die Anzeige. Also ja. Bei mir ist es offline. Es macht keinen Sinn, das an sich, glaube ich, anzugucken, ob das Spiel spielbar ist. Vor allem, wenn du aber reinkommst, dann kannst du trotzdem nicht viel machen. Das macht keinen Spaß einfach. Okay, gut. Ich rolle dann einmal und dann war's. Wo dann? Dann irgendwie dieses Menü öffnen und was dann? Offline-Karten oder was ist das dann? Bist du da immer noch dran? Nee, ich guck jetzt gerade erst. Puff auf. Ja, sorry, was war das jetzt, Christian? Sag mal, vorgestern, gestern? Gestern irgendwie auf, was war das, Android 4.4 auf jetzt Marshmallow 6 umgestiegen? So, das sieht für mich anders aus. Du gehst einfach nur auf Google Maps. Ja, die Map ist geladen, alles cool. Gehst auf Offline-Karten. Ah, also doch, gut, okay. Und dann gehst du auf das Plus. Ja. Und da gibt es den aktuellen Standort oder so. Und dann kannst du ja reinzoomen oder rauszoomen. Dann zoomst du, bis du Mönchengladbach siehst. Dann zoomst raus mit Neo Gladbach. Wenn ich Grosch bräuchte und Eike noch haben, Wickrad, so brauche ich das. Wickrad braucht keiner. Ja, komm, bis Gießenkirchen Mitte läuft. Nein! Bis Berlin! Wie groß wäre die Map, wenn du die Welt lädst? Nee, das will ich jetzt nicht. Gar nicht so groß. Also, zumindest zum Beispiel hier OpenStreetMap, da kann man sich das komplette Kartenmaterial auch runterladen. Das ist gar nicht so groß, wie man gedacht hätte, finde ich. Ich kann nicht den ganzen Bereich runterladen. Weil, keine Ahnung, die Stadt war 80 MB oder so bei uns hier. Genau, Kasachstan werde ich mir so runterladen. Ich habe jetzt ein bisschen weiter rausgezoomt, ich lade jetzt gerade 125 MB runter, also sollte klar gehen. Was? Ja, ich habe meinen kompletten Arbeitsweg mit einberechnet. So, ich will ja auch auf der Arbeit schließlich da was fangen können, in der Pause. Ja, sonst hättest du deinen jetzigen Ort, deinen Arbeitsort angeben können und dann machst du halt zwei Karten, weil du kannst ja mehrere Orte da gleichzeitig haben. So, die aktuelle Planet-File, also das komplette offene Kartenmaterial ist 51 Gigabyte. 51? Okay, gut. Wow, das ist gar nicht so groß. Ich finde für die Welt so, also das komplette Kartenmaterial so der Welt natürlich, ob vollständig oder nicht, ist was anderes, aber dass du die ganze Welt abbilden kannst, finde ich cool, dass das echt nur 51 Gigabyte sind. Ja, das ist schon. Hey, willst du mal meine Welt sehen? Ist das mit Satellitenansichten oder bloß Daten? Das sind die reinen Daten. Die kannst du dann halt verarbeiten und darstellen, wie du willst. Also Zoom und so weiter geht dann auch noch weiter. Also das lädst du praktisch automatisch mit runter dann. Die Zoom-Ansichten. Oder ist das dann nur die 100 Kilometer? Nee, das ist das komplette Material. Das hat auch keine Ansichten oder so. Das musst du selber generieren. Oh, okay. Also bloß das Roh, also von da bis da ist eine Straße. Das sind nicht die Bilder quasi, die sich da bilden, wenn du da reinzoomst oder so, sondern das sind die ganzen Daten einfach, die Punkte. Okay, Das sind die angegebenen kompletten Strecken und Formen der Länder und Straßen. Es ist die Vektorgrafik der Map, der Welt. Ist doch egal, trotzdem. Und wie die am Ende aussehen soll, das übernimmst dann du quasi, also wie du das umsetzen willst. Was wollte ich noch gesagt haben? Christian und ich, wir haben auch gestern Geschichte geschrieben. Ja? Das Thema mal fortzuführen. Ja, ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich für viele Leute ein kleiner Schritt. Einige Leute könnten jetzt sagen, von wegen so, oh Gott, ist doch voll easy, ey, habe ich schon 50.000 Mal gemacht. Wir haben gestern das erste Mal Mew gefangen. Oldschool in der blauen Version auf dem Adapter auf dem Super Nintendo zwar, aber... Das hat gedauert. Ich glaube, wie war unser Save? 3:20 oder so haben wir gebraucht. Ja, eine halbe Stunde schneller, als Sven erwartet hätte. Meinst du aber? Nein, das findest du in Azuria City auf Level 7. Da musst du allerdings ein bisschen rumglitschen und Hintergrundcode schreiben und so weiter. Aber es ist ein stabiler Bild. Es stimmt, im zweiten Anlauf hat es funktioniert, weil du musst nämlich einen Typen irgendwie aus einer bestimmten Richtung angucken und noch. Also du musst Start drücken, während das Ausrufezeichen aufploppt, aber noch bevor er sprechen kann. Ja, den kenne ich. Und dann musst du irgendwie dann dich, in dieser Situation musst du dich dann mit einem Abra, was du vorher, oder halt. Reporten, ja. Also, oder fliegen halt. Und dann musst du einen ganz bestimmten Trainer dann von oben angehen, der muss ein paar Schritte gehen und so weiter. Ja, ja, ja. Dann funktioniert dann irgendwie dein Startmenü wieder, was vorher nicht funktioniert hat. Und dann musst du auf die Nuggetbrücke gehen. Und da startet automatisch dieser Kampf mit Mew. Mit dem, ja, hinter der Nuggetbrücke ist das, ne? Das ist mega krass einfach. Aber es hat super funktioniert. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Aber den Run hätte ich auch so gerne aufgenommen. Einfach bloß, weil wir so viele Kämpfe so ganz knapp bloß bestanden hatten. Ja, weil ich so die ganze Zeit, ey, wir müssen die ein bisschen hochtrainieren. Und Christian so, nein! Boah, wir hatten bis fast zum Schluss noch einen fucking Level 3 Raupi dabei. Ey, dieser Kampf auf der Nuggetbrücke gegen unseren Rivalen, ey. Weißt du, das Zauboga hat uns von dem schon voll fast kaputt gefickt, ey. Ey, das Carpador, okay, was ich mit Geld gekauft habe, hat dann noch von seinem Glumanda den Schaden abgehalten. Mr. Fish einfach, ach Gott. Ohne Scheiß, so Christian geht da, weil wir waren so am Mondberg und ich einfach nur so, Christian, was machst du da? Und ich lese dann nur so, okay, warte, der will Geld ausgeben. Und dann lese ich in der oberen Zeile nur für Carpador, so 500 Pokédollar. Ich sofort an Twitter, Carpador für 500 Pokédollar vor dem Mondberg kaufen. Kein Mann, jemals. Weißt du? So, weißt du? Jeder, 500 Gold für Carpador, fuck yeah. Ah, hast du die Folge nicht gesehen, in der Team Rocket das Carpador kauft? Ja, boah, die ist aber uralt. Das Folge. Welches Mal? Machen die das nicht mehr? Wir sind uralt. Das war das eine Mal, wo er das gekauft hatte. Wo er sich so hat beschwatzen lassen. Ich meine, das ist auch eine der wenigen Folgen, wenn nicht gar die einzige, zumindest aus der Zeit, bei der tatsächlich auch von Pokémon als Futter ja quasi geredet wird, weil dem Typen ja verkauft wird, von wegen so, ja, du kannst das Carpador ja dann, keine Ahnung, zu Filets machen oder was auch immer. Sashimi. Und die schmecken so gut und Schnitzelhäuser und klar. Ich verstehe auch nicht. Warum? Ja, wobei, okay, gut, es ist eine Kinderserie, aber also wäre es jetzt, sag ich mal, für ein etwas erwachseneres Publikum. Also es gibt auch ganz viele Folgen, die zensiert sind. Einmal eine, weil die epileptische Anfälle bei Kindern ausgelöst hat und eine andere, weil James da richtige Brüste hat. Ja. Das ist total geil. Die Beach-Folge. Das ist so japanisch. Mhm. Ja. Gut, jedenfalls, wollte ich jetzt drauf hinaus gerade, aber wie gesagt, wer das jetzt nicht, ich weiß nicht, für was für ein Alter ist ein Pokémon angesetzt? 4 bis 6 so? Gab's nicht? Ich damals? Meine, das Leute, die das Gameboy spielen. Oder 4 bis 10 zumindest. Ja, eher, weißt du, Kinder, die schon ein bisschen. Sagen wir mal Grundschule und Kindergarten halt. Also Kinder, denen du teure Karten in die Hand geben würdest oder Gameboys? Gameboy. Ich liebe es. Hätten die dann nicht eher sagen sollen, so, nee, weil das ist wie in der Pokémon-Welt, darum erst ab 10. Gut, aber jedenfalls finde ich das gar nicht so schlecht eigentlich. So. Ich meine, wo ist ja nichts Verwerfliches dran? Carpador essen. Nö. Ja, den Kindern einfach so nach dem Motto, das sind halt die Tiere dieser Welt. Ja, das ist klar. So, da wird es sowas halt geben. So passiert. Aber es sind halt Tiere, die reden können. Wow. Ja, nein, und eigentlich nicht. Eine Sprache sprechen, weil Mauzi kann mit denen reden. Also sind sie intelligent genug, um zu reden. Und wir essen die trotzdem. Mauzi. Das können Affen auch. Ausnahme. Die werden in Asien gegessen. Ja, können auch miteinander kommunizieren. Deswegen essen wir auch keine Affen. Boah, wenn mein Essen mit mir sprechen würde, würde ich es zuerst fragen, wie man es am besten zubereitet. Ja, wie muss ich dich aufschneiden, damit es keine Sauerei gibt? Gar nicht. Ich bin voll Zeh und so. Also am besten nimmst du meinen kleinen linken Zeh. Zieh an meinem Finger. Erst musst du mich mit Menschenfleisch mästen. Kommt da denn das Maß wieder raus? Ja. Durch die Nase, geht immer. Riecht gut nach Zimt. Schön Zimt. Pokémon durch die Nase. Zimtrotze, Zimtjellies. Also muss man dir irgendwie einen Nachtisch angeboten kriegen. So Jellybeans. Boah, Zimt. Boah, es gibt jetzt auch diese Jellybeans mit Ekelaroma, so mit Ohrenschmalz und so, wie die Bertie Bott-Bohnen, nur noch beschissen. Die gab's ja schon lange. Also ich habe die so lange gar nicht gesehen. Ja, ich habe jetzt wieder so richtig Bock auf Harry Potter und einen Stein. Ja. Ja. Hallo, ich bin Ron. Hallo, ich bin Ron. Wollen wir Freunde sein? Ja, klar, komm, setz dich. Hallo, ich bin Ron. Wollen wir Freunde sein? Das hast du mich schon mal gefragt. Tut mir leid, ich bin ein bisschen doof. Meine Eltern waren Geschwister. Ich habe eine Vagina. Du hast da Wichser an der Nase. Sieht nicht schön aus. Für die Leute, die es nicht kennen, saugt euch Dumblecore. Gibt es eigentlich Nacktfotos von ihnen? Cold Mirror. Nein. Fucking Dumblecore. Oh, wieder beruhigt. Wie bist du an diese Narbe gekommen? Ich habe einen Stein gegen den Kopf bekommen. Wie peinlich. Das ist ja voll peinlich. Voll peinlich. Zwei Uhr morgens brauche ich. Langsam mal aufs Klo gehen. 4 Uhr morgens. Wirklich mal auf. Gott. Was war das nochmal? Wie hieß der nochmal? Ja, ich schlafe nie wieder mit Energy Drinks. Dumblecore ist mit Fresh D, weil dann hast du auch noch Ich scheiß mich ein im Altenheim. Bester Song drauf. Das ist mein Lieblingssong. Ich habe gestern 10 Äpfel gegessen und plötzlich hatte ich Durchfall. Das ist aber sie schuld. Warum bezahle ich sie eigentlich? Ich mache jetzt freiwilliges soziales Jahr und eigentlich interessieren sie mich gar nicht. Gar nicht. Ich glaube gar nicht, dass sie Hilfe bedürftig sind. Sie sind bloß ein fauler alter Sack. Ich habe mir die ganzen Hörspiele runtergeladen, die höre ich immer zum Einschlafen. Die macht den Snape so geil. Ich will Unreal Tournament spielen. Kennt ihr die Harry Potter Patzer von der? Nee. Potter Patzer? Die sind so geil, die müsst ihr also euch auch, angucken. Also Outtakes zu der Aufnahme von ihr oder was? Nee, das ist aus Zeitungsartikeln und so, die schlimmsten Sachen aus Zeitungsartikeln. Dann gibt es so Zeitungsartikel, da steht dann einfach statt Voldemort steht da Waldemart. Aber jetzt, warte mal, wo zieht die dann jetzt her? Aus dem Film jetzt wirklich? Oder? Nee, aus der Zeitung. Hör doch einmal zu. Achso, Entschuldigung, ich dachte gerade wirklich aus der Zeitung irgendwie im Film. Ja, Entschuldigung. Nein, ey. Cold Mirror liest Zeitung. Hör, das ist lustig. Schneidet das aus, packt das ins Internet. Fertig. Das ist wirklich in der Zaubererzeitung. Waldemart. Ja, deswegen. Hey, deswegen keiner spricht den Namen aus, also weiß keiner, wie es geschrieben ist. Also nennen sie ihn Waldemar. Und dann, ich fürchte mich nicht davor, seinen Namen falsch auszusprechen. J.K. Rowling hat sowieso mal gesagt, so, es spricht sowieso jeder den Namen falsch aus, weil er eigentlich gar nicht Voldemort heißt. So Voldemort. Ja. Als Franzose. Voll der Mord, jo. Ey, was für ein Superbösewicht, kann ich mein Baby töten? Voll der Loser. Stell dir mal vor, Voldemort wäre ein Türke gewesen. Oh nein. Oh nein! Oh, schlechteste Überleitung aller Zeiten. Oder so ein Mafiosi. Heißt das, Michael J. Fox ist mächtiger als Voldemort? Ja. Weil er kann durch die Zeit reisen. Was nein, weil wenn er ein Baby in die Hände nimmt. Das kann riechen. Das heißt, man kann ihn mit die Kacke beschmeißen. Ohne dass ja. Er schießt seine Oma ins Koma! Du wolltest einfach nur nicht ficken sagen im Internet. Das ist richtig. Nein, keine Mütter! Yeah. Wer hat mein Hörgerät? Vorsicht, wir dürfen nicht zu viel singen, sonst werden wir verklagt. 10 Sekunden dürfen wir. Dürfen 10 Sekunden Clips. Wir haben schon zu viel genutzt. Hey, Happy Birthday können wir jetzt immer singen, weil Warner Brothers die Rechte darin nicht mehr hat. Ja. Hey. Wer hat Geburtstag? Hat man generell welche? Ja, die hatten bis 2014, 15 hatten die Rechte und dann haben sie pro Sekunde, die das Lied gespielt hat, $66 verdient. What? What? Und deswegen wird ja auch offiziell immer so wenig Happy Birthday gesungen, sondern immer diese alternativen Songs. Alles Gute für dich. Aber Happy Birthday, Pokémon Go. Thunder. Happy Birthday, lass dich patchen. Happy Birthday. Oh, keine Punk-Club. Disconnect. Kann ich geladen werden. Und was glaubt ihr, wird es beim ersten großen Content-Patch, wird es dann auch irgendwie so 3 Tage oder so, wird dann so Google Play Store oder so down sein, weil alle versuchen werden, das runterzuladen. Nichts funktioniert mehr. Ich werde sagen, die werden sich das einbauen wie in diesem Zeitungsartikel. Wie in diesem Zeitungsartikel aus dem Manga. Dieses Feature werden die einbauen. Dass du Zeitung lesen darfst. Nein. Shocking Case of Pokelove. Opfer sagt, that's the last time I bath with my tentacle. Beth? Aber Red ist viel cooler als Ash. Ja, ist er auch. Ich hasse Ash. Ash ist scheiße. Rot ist halt besser als die Alternative. Das stimmt. Jean. Also, ich mag. Das Ding ist aber nur in Pokémon Gelb konntest du mit Pikachu. Genau, sie. Nastrobie. Mag ich, die verstehen das einfach nicht. Ist auch egal, mein Bild ist eingefroren. Ich schmeck gerade. Aber du guckst nicht so schäbig wie beim letzten Mal. Er ist nur ein Bauchredner. Hm. Hallo, ich bin Marek. Wow, das klang ja wie echt. Nein, danke. Aber es klang sehr gut. Mein Handy ist ein wenig heiß. Jetzt wäre ein Woher das wow. Wo ist das wohl? Vielleicht solltest du nicht gleichzeitig das als Kamera verwenden und Pokémon Go starten. Also, wenn ich währenddessen Pokémon Go gespielt habe und ihr das nicht gemerkt habt, dann wow. Das hat wow. Gefunden. Also, jetzt, wo deine Kamera nicht mehr läuft, werden wir es definitiv nicht mehr merken. Tja, aber wir haben ja ziemlich viel Zeit jetzt immer bloß Pokémon Go. Ich glaube, hat einer ein richtig tolles anderes Thema, weil sonst würde ich, glaube ich, echt einfach bloß zum Film. Ich habe was unglaublich Deprimierendes. Warum brechen wir jetzt damit? Wir haben die ganze Zeit über Pokémon Go geredet. Warum brichst und du mit Pokémon Go? Wir könnten einen gesamten Podcast eigentlich nur mit Pokémon füllen. Ja, das haben wir schon. Wir haben jetzt 55 Minuten gemacht. Dann kommen wir zum Film. Verteilter, nämlich wirklich mal so Manga, Serie, Pokémon-Karten als extra Thema, Pokémon Go, die alten Spiele. Da kannst du echt 3 Stunden Podcast mitfüllen. Karten habe ich locker nicht viel gespielt, bloß das Gameboy-Spiel über die Karten. Das Gameboy-Spiel war so super. Das Hallo, Mensch, ich habe die Karten auch nicht gespielt. Ich habe diese allererste Pokémon-Karten-Edition, die habe ich noch irgendwie in so einem Starter-Set oder so mal bekommen. Man kauft ich habe auch noch aber danach. Danach habe ich schon probiert, will keiner haben. Ich habe das 4-5 Mal auf eBay eingestellt, will keine Sau haben. Ich meine, die Karten sind ja auch irgendwie nichts Besonderes oder so. Von daher. Ja, doch schon. Da sind ziemlich viele Rares dabei und so. Also das weißt du auf einem, bei einem. Warte mal, hattest du jetzt einen Blister oder hast du nur die Karten noch zu Hause? Was redet. Was? Ich habe die Karten hier. Ja, die Karten zu Hause. Aus den Startern wahrscheinlich. Ja, nee, und Booster Packs natürlich. Nee, die wollten die Leute ja nicht. Die wollen die Leute wirklich nicht. Weiß Gott, warum auch immer. Bitte kein Pokémon. Na, wo seid ihr, ihr kleinen Scheißer? Oh, ein Shiny Surfer Pikachu. Oh, das ist scheiße, wer will das? Oh, das fehlt gibt's noch. Gibt's da eigentlich Shinies? Genau, das, wollte ich gerade fragen. Ja, es gibt doch Foils. Also, gehört haben wir noch nichts davon. Shinies haben alles kaputt gemacht. So ein Pokémon Go Shiny und so. Ja. Aber das wäre auch nochmal was Interessantes. Nee, das wäre der Krebs. Im Spiel die Chance, ein Shiny zu Das ist eine sehr, sehr, sehr, sehr kleine Prozentchance. Aber die haben ja im Verlauf der Spiele ja dann sozusagen Möglichkeiten eingebaut, wie du die Chance drücken kannst. Durch bestimmte Items, durch bestimmte Module, die du ja bei diesen ganzen Poké, das, was du ja mit dir mitgeführt hast, mit diesen Extra-Funktionen. Pokémon Go ist unstable. Das Smartphone. Das ja, Smartphone. Es war ja mal eine Uhr oder sonstige Geräte gewesen, aber die hatten dann so auch Tricks reingebracht, wie du diese Chance runterdrücken kannst, dass es wahrscheinlicher wird, einen Shiny zu finden. Aber das war trotzdem eine immer noch ziemlich kleine Prozentzahl, meine ich. Ich glaube, nach Silber habe ich aufgehört, wirklich. Nee, nach Kristall, Entschuldigung. Nach Kristall habe ich aufgehört, Pokémon-Spiele zu spielen. Ich glaube, da gab es noch keine Shinies. Das doch, letzte, was ich gespielt habe, war Black. Doch, doch. Ah, nee, das gab dieses rote Garados. Ja, und damit auch ja, andere. Das war geil. Das Garados war bloß sicher. Das Garados ist das direkteste Shiny, was du kriegen kannst. Aber ab da war das schon drin, dass du Pokémon nach anderen Farbpaletten finden kannst. Also in der Shiny-Palette finden kannst. Ja, jedenfalls, was glaubst du, warum? Ich kenne das nur aus Foren und sowas. Und da ist immer jeder am Witzeln, dass das nichts Besonderes sei. Wenn die Leute darüber reden. Ja, weil die jetzt irgendwie was machen wie, du musst irgendwie Rauch starten und gehen, so und sowas, bis du, oder noch mehr rauche, bis du gar keinen Kampf kriegst. Und dann machst du einen du musst Kampf rauchen. Und irgendwie 10% du musst rauchen. Mehr. Du musst rauchen. Du musst rauch endlich, verdammt. Du musst schaufweise Scheiß machen und dann hast du höhere Chancen. Ist halt wie Glitch Using, aber eher rauch. Ich du mag musst rauchen. Geil. Du musst halt haufenweise Items addieren und sonst was, weil das da geht. Deswegen, es ist eine Chance wie, was weiß ich, 0,01%, also einen 300, 500 in 1000. Es ist eine super kleine Chance. Und wir haben und die kann ja, und die zusammen nicht so viele gefangen, dass wir eine sehen müssten, statistisch. Das ist möglich. Das ist eine super mickrige Chance. Das ist eigentlich wirklich was Besonderes, einen Shiny zu finden. Zumindest in den früheren Editionen. Dann haben die ja später diese Tricks und Möglichkeiten zum Chance erhöhen reingebracht. Ha! Und seitdem kann man das dann zumindest versuchen. Trainer 1, ich habe Sieg. Du Noob! Du mit deinem dreckigen Käfer-Pokémon, du. Get away, bitch! Also spielst du gerade weiter, Pokémon Go. Hallo, ja, ich wollte nur anrufen und Bescheid sagen, wie cool mein Radfratz ist. Entschuldigung, hab ich gerade gehört, wie cool ich bin, weil ich Teil des Pokémon-Spiels bin. Dann, ja. Du bist okay. Käfer-Pokémon-Trainer, also. Ja, Käfer-Pokémon sind auch mega cool. Moment, in Silber war ich noch ein Angler. Und dabei hasse ich Fisch. Ja, das ist natürlich Angeln. Ich wollte dir Lachs machen. Nee, lass mal. Aber wie bei unserem Spiel, wir uns streiten mussten, welches Starter-Pokémon wir nehmen. Ja, wir mussten das auswürfeln, ob wir Shiggy oder Bisasam nehmen. Er wollte ja unbedingt Bisasam nehmen. Ja, Bisasam ist. In den ganz alten Editionen war das die beste Wahl. Nee. Für den Anfang. Das hat es echt am einfachsten gemacht. Es war die beste Anfangswahl, aber Bisasam war eigentlich das uncoolste von allen. Was? Quatsch. Totok, Mann. Shiggy war erst cool, als ihn kennengelernt hat über die Shiggy Gang. Mach sie einfach. Hm? Du siehst meine auch nicht, aber ich mache jetzt einfach eine Bro-Fist. Ja, ich drück sie gerade auf dein Avatar. Dito. Shiggy ist nur cool in der Serie als Anführer der Shiggy Gang. Ja, das stimmt. Das ist das einzige Mal, wo Shiggy cool ist. Die Folge, wo die auf dieser Shillock-Shiggy-Totok-Insel ist, die war so geil, die Folge, ne? Die habe ich immer noch im Kopf. An die erinnere ich mich nicht. Die muss wohl gar nicht so cool gewesen sein dann. Die war cool. Du bist einfach nur alt und hast Alzheimer. Das sollst du doch nicht im Internet sagen. Ja, keine Angst, das hast du wieder in 5 Minuten vergessen. Was? Was soll ich vergessen haben? Wer ist das? Es ist witzig, weil es wahr ist. Nein, ich vergewässere nie etwas. Ich vergewässere? Was? Du außer die deutsche Sprache. Vergessen, was das Wort vergessen ist. Was gerade gesagt? Nee, so alt bin ich gar nicht eigentlich. Du hast gerade. Alzheimer habe ich trotzdem, aber ich bin nicht so alt. Du hast gerade eine sehr schöne Wortneuschöpfung aus verwässern und vergessen. Vergewässere nicht. Vergewässert. Vergewässere. Selbst hier. Hitsch-Roller damit weggespült. OC Copyright, do not steal und so. Hm. So funktioniert das. Du sagst, dass du Copyright hast, dann hast du Copyright. Ja, ich habe sowieso gute Frage. Hast du eigentlich auf deinen Bildern gutes Copyright in irgendeiner Form? Ich habe Copyright auf das Wort Copyright, bitch. Eigentlich habe ich per Gesetz schon das Copyright auf diese Bilder. Aber machst du die Leute nochmal extra darauf aufmerksam? Ja, er schreibt so dick drauf, dass man das Bild gar nicht mehr sehen kann. Malt das Bild und klatscht einfach nur mit dem dicken Pinsel so. Ich hab Wasserzeichen, so ein Edding-Zeichen. Quer durch oder diese Bildziehen. Scheiße, wenn irgendwie so ein Pixel auf ganz groß gestreckt über dem ist, damit man nicht mit dem standardmäßig Speichern unter die Bilder speichern kann. Das ist immer nervig. Das ist mies, aber ziemlich witzig. Wie Alzheimer. Das ist mies, aber ziemlich witzig. Könnte man sonst nicht eigentlich auch was anderes machen? Und letztes Mal neue Leute kennen, ist voll super. Ja, jeden Tag, vor allem im Spiegel. Yeah. Könnte man nicht auch ein Bild nehmen, was einfach bloß drauf hat, fuck you, hör auf, meine Kunst zu klauen, wo unten links der durchsichtige Pixel ist, dass das dann groß gestreckt wird. Das heißt, du siehst das gar nicht, außer wenn du es rechts klickst, versuchst zu speichern. Einfach Mittelfinger reicht. Was willst du denn so gut arbeiten? Ja, aber dann hast du dir eben Artwork von deinem Mittelfinger geschenkt. Das Ding ist, wer Bilder klaut, kann auch nicht lesen. Wow. Siehst du, das ist Zeichensprache. Jeder versteht einen Mittelfinger. Oder eine Brandbombe in seinem Gesicht, wenn er dieses Bild öffnet. Oder einfach nur so ein Nope. Ganz einfach so ein Nope. Aber ich möchte doch nur Nope. Grumpy Cat. Marek, wenn du der Meinung bist, dass wir uns jetzt über den Film unterhalten sollen, dann beweg dich kein bisschen. Oh, cool, dass du es erwähnst. ich glaube, meine Audacity-Aufnahme. Oh. Oder hängt das zusammen? Marek, hör auf, nicht so viel zu bewegen. Nicht schon wieder, Sven. Sven! Geil, cool. Ja, Audacity ist abgeschmiert. Okay, machen wir aber weiter. Ich wäre trotzdem dafür, dass wir über den Film reden jetzt. Ja. Also weniger Arbeit. Ich habe nur die Hälfte gesehen, ich bin eingeschlafen. Weil ich wollte den Podcast jetzt ein bisschen drücken, damit wir nochmal wieder raus können, Pokémon Go spielen. Die Server sind auch down, nein, Entschuldigung, unstable. Von wegen, ihr seid gezwungen für Hatoful. Ich hab's schon Nein, durchgespielt. sind wir nicht. Ach, du hast gesagt, du Ansonsten kannst die spiele Katze ich mit. da. Ja, das war bevor Pokémon Go rauskam. Das sehen jetzt natürlich Nein, das war heute? Ach komm, guck doch eh keine Sau. Interessiert dich doch keiner für Hard of a Boyfriend mehr. Kann man ruhig noch einen Tag verschieben. Das können wir ich morgen will mir machen. Das aber jetzt angucken. So, deshalb. Da kommt jetzt sowieso nichts mehr raus. Außer sind schon 6, 7 Folgen draußen. Kannst du gerne sehen. Doppel X-Chromosom hat da im Hintergrund irgendwen sitzen. Wenn die irgendwas will, dreht sie sich um. Da haben wir nichts mit zu tun. Das ist eine Fata Morgana, die aus dem Rauch entstanden ist. Nee, das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Gilt das eigentlich universell, wenn ich die offline kann? Ist egal, mach ich gleich. Jetzt, wo es unstable ist und die Chance da ist. Okay, also jetzt Film reden, ja oder nein? Ich sage ja. Also, okay. Hallo. Also ich. Also ich fand, kennt ihr den Film mit Ryan Reynolds, wenn der auf dem College ist und dann so voll das Arschloch ist und voll der Idiot? Kennt den einer von euch? Ich muss den Namen jetzt. Für alle, die frisch eingeschaltet haben. Hallöchen, wir gucken die Top 250 auf IMDb bei wegen Liste. Ja. Die Community hat den Film leider nicht gesehen. Three Idiots ist der Film diesmal. Ja. Party Animals! Von einer Horde indischer Studenten gemacht, glaube ich. Also, erstmal, ihr kriegt den Titel oder vielleicht ja das Poster gesehen. Was denkt ihr auf den ersten Eindruck? Dass es irgendwie so dumm und dümmer ist in der. Bollywood-Film. Du bist so stereotypisch. So, weil es Inder sind, weißt du? Ja. Yeah. Das ist so. Big Bang Theory. Auch Bollywood-Film. Ja. Ganz klar. How I Met Your Mother, auch Bollywood. Ja, alles Bollywood mit dem Inder drin. Irgendwo einer kommt Simpsons, Inder vor. Bollywood-Film. Da ist auch Inder, jedes Mal. Immer diese Inder. Welcome to the Quickie Market. Who needs the Quickie Market? Not me. Oh, not me. The Quickie Market is real. Do! Also, aber grober Eindruck. Das heißt, du hast sie angeguckt? Ja. Jetzt vorhin noch, bevor wir angefangen haben. Andrea, hast du irgendwie halb gesehen, drei Viertel? Hälfte, danach halb, drei Viertel und dann bin ich irgendwann eingeschlafen. Ja, ich hatte auch durchgesehen, weil die Sache ist, es ist ein 3-Stunden-Film, was uns eigentlich hätte schon sagen sollen, dass es nicht unbedingt eine dumme Variante ist, weil, oh mein Gott, stellt euch vor, dumm und dümmer 3 Stunden. Auf welchem Platz war der Film? Ich glaube 100 noch was. 103? Es war überraschend. Ja, 100 irgendwas. Kannst ja gucken. Ja, und ich habe ja noch angesagt, aber dass irgendwas mit 100, 103 oder 104, ich habe ja gewürfelt. Und hat er denen auch verdient den hohen Platz? Nein. Ich bin eingeschlafen. Also nein. Ich muss sagen, es war gegen Ende ansehbar und ich habe bei Weitem durch schlimmere Bollywood-artig. Aber so, ach. Also ich habe das Problem, es gibt mir so das Gefühl von, ganz viele Sachen tauchen dort auf, die ich in anderen Filmen schon gesehen habe und die besser gemacht. Und die sind dann so zusammengebaut worden von einem, der nicht ganz versteht, was das so gut gemacht hat, wie es war. Also Töne, die nicht ganz passen und sonst was sind zusammengeworfen. Es ist halt so eine homogene schon. Masse geworden. Ja, das war zu viel. Zu viel, nur ein Viertel bis halb angeschnitten. Ja, es ist irgendwie auch anderthalb Film und das hat das offensichtlichste Ende wie sonst was, dass du garantiert auch sagen kannst, was am Ende passiert ist, aber da kommen wir erst in den Spoilern rein. Am Ende tanzen alle. Nee, also eigentlich tanzen während des Films die ganze Zeit Leute schon. Das ist kein Spoiler. Leute tanzen und singen. Okay, aber. Das heißt, könnte jeder Disney-Film sein. Eine Tendenz ist mittelmäßig. Nee, da singen sie ja nur. Deine Tendenz, Ansgar? So. Bitte, was? Ich habe nur Tendenz runtergestanden. Wie du den Film einordnen würdest. Tendenz! Echt, Mittel. Mittel, ja. Könnte besser, weil, also kürzer. Könnte kürzer, also von 3 Stunden so 2,5 reichen. Ich glaube, wenn sie die ganzen Musikeinlagen weggenommen hätten, hätten sie wahrscheinlich den Film um ein Drittel kürzen können. Also wenn wir einfach den Hauptteil des Films weggenommen hätten. So. Na, Alter, du bist wieder, das ist kein Bollywood. Hey, die Tänzer müssen wieder nervt werden. Weine nicht, wenn Charukan kommt. Dum, dum. So, Christian, ich kaufe mir jetzt auch einen Carport für 500 Poké-Dollar. Ja, yeah. Noch eins. Warum kauft man sich das? Fall, in Feuerrot gibt es den gar nicht mehr. Ah, doch, hier. Der steht auf einmal woanders. Der steht ja gar nicht mehr da unten. Okay, sorry. Der ist nur ein Fokus-Setter. So, aber Andrea, wie seid ihr denn so gut, echt trotz Einschlafen? Ja, na, nicht so. Mittel bis schlecht. Ja, also, was war so denn? Ich würde sagen, das ist also. Also, versucht der Film denn was Bollywood-mäßiges hinzulegen? Oder ist es nur, weil es Inder sind? Ich würde es Bollywood verglichen. Es hat Bollywood-Elemente, aber die ein bisschen unterdrückter und weniger als andere. Weniger als die eigentlichen Bollywood-Filme. Ja, also, ich mag so Klischeehaftes halt auch nicht so, weißt du? Stellt euch vor, es fängt einfach bloß an, wie irgendwie ein Kerl auf einem Flugzeug ist, wohin fliegen möchte. Plötzlich einen Anruf. Sind wir schon in den Spoilern? Sind wir schon in den Spoilern? Das sind die ersten 30 Sekunden, das sind nicht die Spoiler, Mann. Ja, okay. Nur bevor du wieder den ganzen Film erzählst, mach's kurz, bitte. Was man lieb. Du erzählst immer so viel, da braucht man sich das nicht, die Hälfte des ersten Films nicht mehr ansehen. Ja. Ich meine es nur gut mit den Zuschauern. Also ich muss es ja für die anderen schauen, weil die es nicht gesehen haben. Aber nee, das brauchen wir nicht, das ist nicht unsere Aufgabe. Also wir müssen nur sagen, ob sie den sehen sollen oder nicht. Ich will ja auch keine Synopsis, oder die anderen wollen, die Zuschauer wollen keine Synopsis, wir wollen nur eine Einleitung haben. Ja, aber es ist bloß, doch, wollen wir! Der Kerl fällt halt dann plötzlich bewusstlos zu Boden, ja? Wird rausgekarrt und dann plötzlich, wacht er auf, oh, mir geht's gut, paar Bewegungen und sonst was, mir geht's am besten, ihr könnt wieder zurückgehen. Und holt dann irgendwie seinen anderen Kumpel ab und dann geht die zu einem Ort, weil den Kerl, den wir seit Jahren nicht mehr getroffen haben, der trifft uns jetzt dort oben an dem Turm dort. Die kommen dorthin und der ist zufällig. Und stattdessen ist dort ein anderes Arschloch. Okay. Nämlich, könnt ihr euch erinnern, wie wir vor 10 Jahren, war das glaube ich dann, gewettet haben, wer im Leben mehr erreichen wird, ich und der Arschloch, der nicht hier ist. Und guck mal, der Arschloch. Hier ist mein Auto, hat so viel gekostet. Mein Haus hat so viel gekostet. Mein Job, mein Fall. Ich bin super. Ich bin der Visa-Mann oder so. Nee, das war Sparkassenwerbung, oder? Mein Haus, mein Auto, mein Pferd, meine Frau, meine Nutte. Geht's dir gut, Christian? Kann man dir helfen? Tendenz, oh Gott. So, aber das heißt, der Kerl. Und dann. Wir gehen jetzt zu dem Kerl in dem Loch, wo er lungert. Wir wissen, in was für einem Kackdorf der jetzt wohnt. Und ich möchte bloß sagen, ey, toll ich bin. Deswegen habe ich euch beide reingelegt, dass ihr mit mir mitkommt. So, und ab jetzt will ich, glaube ich, in Spoiler gehen. Weil das halt bloß die ganze Prämisse, was passiert. Und dann kriegt man bloß Flashbacks mit, wie die auf der Ingenieursuni waren. Und alle Ingenieure werden wollen. Oder gezwungenermaßen werden sollten. Und die haben halt diesen ganzen Kram, wie dort erstmal, die kommen dort an, sind alle etwas überfordert und dann kommt auch noch ein Preis mit, dass so Fratboy-artig alle erstmal eine Einführung kriegen, müssen sich auf Unterwäsche ausziehen, den Arsch präsentieren. Ja. Das gestempelt wird so richtig scheiße. Und dann taucht irgendwie ein Kerl zu spät auf mit der Tasche und der sagt sich, nee, danke, ich gehe. Weil hat keinen Bock. So, ja, und dann, halt, warte, komm da raus oder ich werde gegen deine Tür das ganze Jahr pissen und sonst was. Und dann hat er seinen ersten MacGyver-Moment. Während der andere bis 10 zählt, bastelt der eine Gerätschaft, dass wenn der gegen die Tür pisst, dem... Ach, ich glaube, da hat so voll angefangen zu lachen, als hat mir geskypt. Dass er halt so... Nee, das war das Spiel, dass er sofort Starkstrom so gegen seinen Pisseschwall kriegt und dann natürlich zusammenbricht. Also. Der ist noch nicht gestorben. Nö, das und der Typ ist nicht in den Knast gewandert? Nee, er war ein Student, der gerade erst aufgetaucht. Er war 5 Minuten auf dem Platz und hat sofort irgendjemanden mit dessen Pisse unter Strom gesetzt. Er ist MacGyver. Und die haben ihn plötzlich in Ruhe gelassen. Der MacGyver der Ausscheidungen. MacGyver. Wenn bitte. Ja, dann ist er so ein toller Kerl, weil dort gibt's auch irgendwie einen jüngeren Kerl, der einfach bloß auf der Uni so Dienste macht für andere für ein bisschen Geld. Und dann kriegt er also den so Ratschlag. Unbefleckt. Warum bist du nicht in der Schule? Ja, kann ich Schule bezahlen? Bezahlst du mir die? Dude, du musst nicht die Schule bezahlen. hier, hier hast ein paar Euro, du kaufst dir eine Schuluniform, du schleichst dich in die Schule, in der Menge von Schülern gehst du unter, mehr keine Sau, kriegst du Unterricht gratis. Und was, wenn die mich erwischen? Ja, dann holst du neue Uniform, neue Schule. Und es ist ein absoluter Mary Sue-Charakter. Der hat einfach keine Schwäche, keinen Fehler. Der ist super intelligent, super charismatisch, super toll, super, super überzeugt. Super geil. Von allem. Mhm. Kann geil. Alles erfinden in 5 Sekunden und weiß den richtigen Weg, wie alles besser ist. Aber dann stößt er natürlich alles auf den Professor. Gott, den Professor. Professor Eich. Der ist so schlecht. Er kann es nicht aushalten, wenn andere besser als er sind oder schneller. Deswegen, auch wenn Fahrräder überholt wird, versucht er sich die zu überholen. Er hat sich selber gelernt, mit beiden Händen gleichzeitig zu schreiben oder zu lesen, damit da nichts bei ist. Der macht irgendwie jeden Tag bloß 7 Minuten ein Powernap, damit er funktionsfähiger ist, währenddessen von seinem Diener alle Funktionen, die sonst Zeit verschwenden würden, wie rasieren oder Fingernägel schneiden oder waschen, abgenommen werden. Okay. So bescheuerter Kerl ist der Antagonist, der halt, oh, er macht zu hart die Uni und bloß lohnt Leute, die alles auswendig lernen, anstelle Leute, die wirklich Bindung und so etwas wollen. Ja, wie der... Oder so ähnlich. Ja, es wird ihm ab und zu vorgeworfen, dass er ein Mörder ist, weil wegen dem hohen Druck, den er ausübt auf die Studenten, 11 Suizidversuche in diesem Film stattfinden. Einige davon erfolgreich. Stellt euch vor, ein Kerl, der hat halt... ist gerade ein Projekt am Basteln, ist aber deshalb überfällig. Und das Projekt, was er hat, ist eine Drohne. Er ist der Kerl, der die Drohne erfindet mit den 4 Armen und den Propeller und so, ja? Holy fuck. Aber der macht die Scheiße, das ist viel zu kompliziert, wirst du niemals hinkriegen, mach lieber deine Arbeiten oder so. Der haut das weg, ja? Und dann kommt natürlich der Super Mary Sue-Kerl so, oh yeah, das sieht toll aus, das werden wir schaffen, das werden wir dem richtig machen, den werden wir überraschen damit, das wird so toll sein, ne? Dann machen die das endlich, schaffen das zu fliegen zu bringen, machen eine Musical-Szene, die fröhlich und freundlich ist und sonst was und wollen dann halt, um den zu überraschen, die Drohne zu seinem Fenster hochfahren. Wo er sich selbst umgebracht hat und an die Wand geschrieben hat, I quit. Das meine ich mit ein wenig... Bricht den Ton. Ja, radikal. Etwas, ja. Ach was. Oh, jetzt funktioniert mein Emulator nicht. Was ist das denn für eine Scheiße? Du sollst nicht emulieren, du sollst da draußen wirklich Pokémon Go spielen. Ich spiele Pokémon an meinem PC, so wie sich das gehört. Dann tu es auf deinem PC. Eigentlich spielst du Pokémon auf einem Handheld. Also du hast auch nicht den Visual Boy. Du hast auch den Visual Boy Advance, ne? Ja. Toll, bei mir funktioniert die ROM nicht. Scheiß Ego-Cast. Hast du, ich wollte gerade sagen, hast du den Speicher umgestellt auf 128? Nein. Ja, das solltest du vielleicht nochmal gemacht haben. Nein. Das heißt... Jedenfalls. Gehen wir mal die Plotstränge. Der erste Strang ist halt, er versucht, den Professor zu überzeugen, die Uni zu ändern, damit das besser wird. Währenddessen findet er aber auch, weil die sich bei einer Hochzeit reinschleichen, eine Ische, auf die er scharf ist. Dann aber auch für seinen Kumpel eine Ische, auf die er scharf ist, die aber verheiratet werden soll mit den anderen. Sie schleichen sich auf jede Hochzeit. Und es ist jedes Mal die Hochzeit eines der Töchter von diesem Professor. Nicht im Ernst, oder? Doch, es sind zwei Hochzeiten da und es ist jedes Mal eine von seinen Töchtern. Wir sind gekommen, um ihr diesen Briefumschlag zu geben mit dem Geldgeschenk von so. Und dann, ah, okay, ich werde das für sie nehmen. Da ist ja gar nichts drin. Und dann, das fand ich ein bisschen bescheuert. Wir wollten eigentlich hier kommen, weil wir haben gehört, dass ja Stromausfälle häufig sind, die Hochzeiten ruinieren und das können wir ja nicht zulassen. Also wollten wir ein Gerät basteln für euch, was irgendwie aus den Batterien der Auto der Gäste den Strom für die... Nein, aber benötigt das wirklich ein extra Gerät? Das ist keine besondere Erfindung, aber die tun so, als ob das was richtig Großes, Weltbahnbrechendes, Kompliziertes wäre. Was auch, das kann man gar nicht hinkriegen. Sind die Autobatterien, hey, du weißt gar nicht, laufen die Autobatterien einige Leute nicht können. Und dann, oh ja, das klingt sinnvoll, mach mal. Ja, aber die Ingenieursuni! Du, pass auf, am Ende des Films brauchen sie das, um aus mehreren Autobatterien und einem Staubsauger eine Maschine zu bauen, mit der sie ein Baby zur Welt bringen können. Irgend so eine komische Saugmaschine, die sie bei Geburten einsetzen. Uns wurde eine 3D-Grafik gezeigt. Oh, die war so schlimm, stellt euch vor. Die war Teil des Films. In ganz schlechten 3D ein Fötus aus dem Unterleib mit einem Saugmatt rausgezogen wird. Im schlechtesten Dr. Claw-Menü. Jedenfalls habe ich genau diese Technik nochmal gebraucht. Ja, stimmt. Dann hast du noch die Rivalität mit dem Kerl, der Silencer heißt. Bin gleich zurück. Weil der stille, tödliche Fürze dauernd von sich gibt. Tödliche und das ist der Kerl, mit dem die Wette gemacht wurde. Er versucht das immer zu übertönen oder schiebt irgendwem anderes die Schuld in die Schuhe. Ja. Oh, die müssen wirklich unglaublich gestunken haben. Dann, also, da kommen die durch die Uni und, oh, überraschend, seine zwei Kumpel, die mit ihm Scheiße machen, sind ganz, ganz unten immer auf der Liste, aber er selber, weil er voll toll und beeindruckend ist, ist immer ganz oben auf Platz 1. Ja, er ist wirklich makellos, was seine Charakterstärken angeht. Und er hat absolut keine Schwächen. Nee, doch, er hat eine einzige Schwäche. Er ist einfach zu gut. Dann das Schnitt zurück zur Gegenwart, wo die in das Dorf kommen, wo der Kerl herkommt. Und dann fragen die irgendwie einen Touristenattraktionskerl, hey, weißt du, wo der hier ist am Zettel? Hey, wenn ich lesen könnte, würde ich nicht irgendwie hier Touristenattraktionen verkaufen. Und dann, okay, wo ist der Kerl da und da? Ah, der wohnt dort, in der großen Villa auf dem Berg. Die Villa. Wir gehen dorthin und dort ist gerade eine Beerdigung. Weil der Vater gestorben ist. Oh, scheiße. Genau der richtige Moment, um einzuplatzen. Ja, wir sind hier, um unseren Freund zu finden. Dann, oh, wo bist du? Hey, wer sind Sie? Ihr rauscht uns was. Nein, nicht. Wirklich? Tut uns leid, haben wir verwechselt. Zum Teufel? Ja, okay, worum es da wirklich geht, das denke ich, sollte man sich doch im Film ansehen. Das ist zum Beispiel etwas, damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ich kann da nicht brechen, weil die Sache ist, da ist ein Punkt, der einfach so scheiße offensichtlich ist und ich muss den Film dafür verurteilen, für die Offensichtlichkeit. Weil dieser Kerl, der halt die anderen Leute dorthin zwingt, auf den Roadtrip, bloß um zu zeigen, wie viel toller sein Leben ist mit den anderen, weil er eine Wette vor 10 Jahren gemacht hat, während er betroffen war. Ja? Mhm. So. Der Kerl, der dort treibt, wir müssen das aber unter einer Woche machen, weil dann habe ich nämlich ein Geschäftsgespräch mit diesem super, super tollen Kerl, der ein Professor ist, der irgendwie über 4000 Patente hat und voll tolle 400. Erfindungen und so, ja. Und der super von allen Hallo. Gefolgt wird. Selbst die Japaner wollen ihn haben. Wegen dem Kerl müssen wir in einer Woche bloß mit Raj das unterhalten. Und jetzt ratet mal, was passiert. Nee, schaut es euch an. Also haltet die 3 Stunden durch, wirklich, es geht. Ich bin froh, dass ich ein paar Pausen dazwischen hatte. Das hat mir wahrscheinlich geholfen, da ein bisschen zu halten. Aber dann kommen wir ja zu der Liste. Der Top 2,5, die wir haben. Wo sortieren wir es denn ein? Ihr habt sie ja, oder? Ja, ich habe sie gerade nochmal gepostet. Platz 1. Nee! Jetzt die Sache, was ist so gerade so schlechter als der? Ich würde 24. Also echt? Ich. Nee, glaub mir. Wirklich? Oder aber, Moment, Moment. Hast du das gerade wirklich, gesagt, dass du ihn schlechter findest? Wenn man Fanny und Alexander nicht mehr angesehen hat, angeguckt, versucht hat anzusehen, könnte man das vielleicht schließen. Ja. Na gut, dann auf 23, ist mir auch egal. Aber auf jeden Fall nicht höher. Nein. Also, okay. Also du hast den Punkt gewählt, Ansgar, hast du einen Punkt? Ja, und zwar denke ich, dass er, ja, wie gesagt, mittelmäßig war. Er hatte einige, also ich habe viel, viel wieder entdeckt von dem, was ich aus Big Bang Theory kenne, MacGyver oder Club der Toten Dichter. Also ich fand da ganz viele Parallelen und das sind alles wunderbare Filme. Der versucht mitzuhalten, kann das aber leider nicht. Und darum ist er für mich auf Platz 18, das Neue. Wow. Ich fand ihn noch besser als Truppe, die Elite, aber Gold Rush war einfach natürlich noch besser. Ich fand es ähnlichen Gründen, weil er hat viel versucht, aber das ist dieses, es ist wie, als ob du Seit, dass das ein bisschen schlimm vielleicht klingt, aber es ist wie wenn du mit Affen auf einer Schreibmaschine rumzähmerst. Da kann es vielleicht was funktionieren, aber es passt trotzdem nicht zusammen wie soll. Deshalb, es ist leider Musik, so. Einige Musik der Gags sind. Oder wenn du Kinder machst und die immer hässlich werden, irgendwann kriegst du auch Schuhe. Also, ich muss ihr zustimmen, Platz 23, wow. Weil mehr ist das nicht wert. Es ist besser als Fanny und Alexander, aber alles andere ist besser gewesen in der Art, wie es zusammengefasst ist. Es ist einfach nur viel, das ist das Problem. Es ist ganz, ganz billige Eiscreme oder so, die so nach Wasser schon mehr schmeckt als nach. Hast du drauf geachtet, wer den gemacht hat? Oh, so viel Eis für nur 3 Euro. Oh yeah, toll. Es ist scheißegal, wer den gemacht hat. Das macht ihn nicht besser. Oder schlechter. Doch, so ein bisschen schon. Weil die Leute sich sehr viel Mühe gegeben. Das ist kein Bollywood. Sven hat die Schnauze. Ich hab Uwe Boll gesagt. Was hat Uwe Boll mit Bollywood? So, ich hab Uwe Bollywood. Leute, nutzt das Hashtag Uwe Bollywood. Nein. Aber ich meine, es war blöd zu sehen, dass viele der Gags halt entweder forciert rüberkamen oder schlecht waren oder du die aus anderen Filmen oder so schon kanntest. Oder die Szenen, aber die dennoch, geklaut haben aus anderen Filmen. Also es ist, genau, wäre es ein Filmstudentenfilm oder so, aber das hat zu viel in das, Kameraqualität. War das nicht ein Film? Was? Kameraqualität war gut. Das ist es ja. Alte Zicke. Nein, es hat gute Kameraqualität. Das Marek, hast du ihn gesehen? Kannst du das nein, hab ich nicht. Scheiße. So, es war gut, Kameraqualität, es ist ein Film mit Budget. Und ein Film der Budget, der aber in solche Fehler reintritt, offensichtlich sonst was. Und das macht, nein, das ist. Deshalb auch bei mir. Die hatten kein Budget, sonst hätten sie nicht eine Minute 20. Wenn sie Budget hätten, hätten sie nicht eine Minute 20 am Anfang nur Sponsoren reinhauen müssen. Wer ist für Platz 24? Ach, jetzt bist du doch 24. Ich nicht. Na, 23. Komm, wer ist für Platz 23? Das heißt, wir sind im Durchschnitt, ist das auf 21 gekommen. Oh. Juhu. Unser neuer Film auf 21. Three Idiots. Zu hoch. Ansgar, du ruinierst alle Zahlen. Ja, oh. Guess what? Genau das macht Community bei IMDb auch wahrscheinlich. Wahrscheinlich ja. Die meisten Filme, von denen die in der Liste sind, will eigentlich gar keiner sehen. Aber wir machen das ja, weil wir versuchen, das besser zu machen. Und du trägst es in die Scheiße wieder rein. Warum? Echt mal. Hör auf! Lass die Scheiße da liegen. Du musst sie nicht aufheben. Warum willst du, dass deine Hände nach Scheiße riechen? Ja, nein, der Ansgar möchte immer neutral sein. Das ist die Merkel der Filmkritiker. Nein, gar nicht. Ich hab gesagt, er ist gut, er ist mittelmäßig, er hat Schwächen. Eben hast du noch gesagt, er wäre gut. Nee. Doch, hast du. Mäßig. Und er hat Schwächen, klar. Aber ich sehe ganz klar auch die Stärken dieses Films. Ja, er hat Potenzial. Wenn die Leute noch mehr Filme machen würden, wirklich mit eigenen Gags teilweise, könnte der vielleicht sogar lustig und gut werden. Aber genug davon, wir sind ja damit dran, den neuen Film für die nächste Woche angucken. Müssen, mach keinen Scheiß. Marek, was würfelst du? Marek würfelt. Marek, mach keinen Scheiß. Marek würfelt. Ich übergebe das in die Hände dieses Number Generators, der mir eine 4 ausspuckt. Oh, da muss ich ja gar nicht scrollen. Nummer 4. The Dark Knight. Yeah! geil. Filme ab. Yes. Den muss ich gar nicht mehr gucken, um ihn reviewen zu können oder besprechen zu können. Siehst du, da kannst du die 5 Mal, die man ihn gesehen hat, ja. Glaube ich. Okay, wir stellen ihn einfach dann Szene für Szene nach. Nein, wir synchronisieren neu. Wir synchronisieren neu. Es ist immer wieder erstaunlich, nein. Wie auf Platz 2 der Pate und auf Platz 3 der Pate 2 sind. Nach wie vor. Da ändert sich seltsam, glaube ich wirklich nicht. Ich hatte das Gefühl, die meisten sagen, der Pate 2 ist weit besser. Ist es peinlich, wenn ich sage, ich habe keinen von beiden geguckt? Nein. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber deswegen machen wir das ja. Aber deswegen bin ich auch gespannt, die irgendwann zu sehen, wenn wir die gewürfelt haben. Aber erstmal bloß bei Filmen, die wir wollen. Das naja, ihr müsst euch ja nie dran halten. Ihr könnt sie auch jetzt schon alles sehen. Ich meine, die Liste ist da. Ja. Och, ich hab da eigentlich meinen Spaß mit, einfach dann mir das so Stück für Stück durch die gewürfelten Filme zurechtzulegen. Ich freue mich auf die richtigen Kackfilme. Auf die richtig schlimmen Kackfilme. Den fangen wir an, wenn wir mit den Top 250 fertig sind. Soll, dann also, fangen wir mit den Top 250. Das kann sich nur noch um Jahre handeln. Bestimmt. Ja, ey, hast du mal The Room gesehen? Nein. Oh, oh, ich kann immer noch nicht fassen, dass dein Vater ausgerechnet da reinkommt. Oh, warum haben wir das gemacht? Ja. Oh, ich will eine lustige Geschichte hören. Nee, die haben wir lieber offscreen. Vielleicht das ja, erzählen wir die offscreen. Okay. Wenn wir gleich aufhören, können wir das gerne erzählen. Juhu. Ich war zum Glück nicht dabei, aber so wie Ansgar es mir das erste Mal erzählt hatte, als es noch relativ frisch war, war es bestimmt sehr witzig. Ja. Also, für ein anderes Mal, aber dieses Mal machen wir das. Andrea, du hast doch jetzt angefangen, Sachen auf Channel über die Nee, noch nicht. Also ich habe, bei der Channel ist der Like Strains, hochgeladen ist noch nichts, weil einfach, ich habe noch keinen Urlaub. Wenn ich Urlaub habe, ab Freitag, dann wird auch... Ja, Moment, Zeitpunkt jetzt, also... Den Channel gibt es, man kann ihn besuchen. Den Channel gibt's, der Like Strains. Tschu, tschu! Das heißt, vielleicht gibt es was, weil wir strahlen ja erst in der nächsten Woche aus. Drückt die Daumen und trotzdem. Ja, Pokémon Go gehen wir mal. Noch und nein, Pokémon Go ab, ab Content Pad. Let's play Pokémon Go! Und alles klar, ich muss mir auch klicken, verlinken oder was. Ja, man findet mich wie immer ungefragt im Internet. Krakelcomics.com. Ich streame, ich draw Septionne. Ich twitterere. Und man darf gern immer liken und subscriben und den ganzen Scheiß. Muss man aber nicht. Kann auch immer einfach nicht drauf, einfach drauf scheißen. Was hat denn Krakel als letztes gezeichnet? Ich glaube, das war der pädophilen Witz da für Pokémon. Ja, der war geil. Der war richtig gut. Jetzt hast du gespoilt für Leute, die gucken wollten. Das ist ein pädophilen Witz. Das ist nicht so, als wenn ich nicht irgendwie über 100 andere beschissen. Ansgar? Ja? Wo wir gerade so von Copyright und so gesprochen haben, darfst du das oben links benutzen? Selbst als Overlay? Werden wir sehen, wenn er verklagt wird. Also nächste Woche ein. Und sonst noch Chat. Ich erkläre es dir offscreen. Okay. Subscriber Liebe! Ich liebe den Podcast! Subscribe! Wir alle! Subscribed, followed, teilt, shared und gebt mir all euer Geld. Wir kassen ein bisschen weniger über Steuern, ein bisschen mehr Bubis. Geht hier auf unseren nicht existierenden Patreon. Ja, bitte, du musst irgendwie Marek zu Alkohol kaufen. Ditch the Goonie, cast a couple Bubis. This ends here, plot in that day with the gnome. Ja, mit all ihr. Hallo, hallo, mal. Oh, okay, jetzt ist echt gut. So, also. Jetzt. Sven und Mike findet bei Knack.net, Knack.net Gaming. Sonst was auf YouTube, Twitter, iTunes, alles Mögliche. Wenn ihr uns Geld gebt, haben wir auch T-Shirts endlich. Aber nur dann. Wenn ihr uns Geld gebt, trinkt Ansgar was. Punkt ab. Ja. Was? Wenn ihr mir Geld gebt, zeichne ich euch alles, was ihr wollt. Nein, wenn die mir Geld geben, dann werde ich mir Knackpunkt hier auf den Arm tätowieren lassen. Das wusste nicht. Button? So viel wie das Tattoo kostet. Mega. Oh, das werden wir sehen. Und dann, ist es nur so ein Aufkleb-Tattoo. Ja. So ein Henna-Ding. Handy drauf gemacht. Also schaltet nächstes Mal ein mit Andrea mit ihrem Knackpunkt. Hat das und ganze Gesicht echt voll mit dem roten Mikro. Ja, das rote Mikro ist auch drauf. Also. Ciao. Blend der gerade beim Chat sein? Können wir jetzt einfach aufhören? Können wir jetzt nicht Pokémon Go spielen?